Wer fängt denn an? Soll ich? Ja. Ja, hallo zur 10. Jubiläums-Special-Sonder-Exklusiv-Folge des New Spirit Caster Podcast. Heute haben wir kein Whisky für euch, dafür ein super Top-Thema, und zwar Spiele, die waren, Spiele, die sind und Spiele, die noch sein werden. Wir haben es wirklich wieder eingebaut. Ja, natürlich, das ist geil. Die Marketingmaschine läuft. Ja. Wie gewohnt sind der Max und ich dabei, aber wir haben heute auch einen Special Guest am Start. Er ersetzt quasi den Whisky. Er ist das Torfige, ja. Er ist das Rauchige, aber er ist auch ein bisschen Sherryfass. Ja, ein bisschen Sherryfass, genau. Und lange gereift. Und lange gereift. Ja, der Christopher. Hallo Christopher. Hallo. Ich hoffe, ich kann der Ankündigung gerecht werden. Ja, ich denke schon. Christopher ist, Hi! Christopher ist ein guter Freund von uns. Ja, sag ein bisschen was über dich. Sag ein bisschen was. Ja, gut. Zu meiner Person. Ja, wir sind schon länger. Wie lange kennen wir uns? Boah, ich kenne dich schon ganz schön lang. Ganz schön lang. Ich kenne dich erst 3 Jahre. Fünf Jahre oder so. Ja. Okay, aber besser kennen wir uns, seitdem wir regelmäßig zusammen eine Rollenspielgruppe betreiben. Genau, Paper and Pen Rollenspiel. Ich selber studiere VL, bin 26 Jahre. Ja. Weiß nicht, ob Alter so mehr von Nöten ist. Alter. Du bist schon mehr, ein Jahr mehr als ein Vierteljahrhundert alt. Ja, ja, und ich freue mich natürlich, da sein zu dürfen. Ja, natürlich. Wir haben uns gedacht, für das Thema bist du eigentlich ein guter Ansprechpartner. Ein wunderbarer Experte. Sozusagen. Ein Experte, der seinesgleichen sucht. Oho. Ja, und jetzt übergebe ich mal ein bisschen an den Max, weil der hat das Ganze hier konzeptmäßig überarbeitet und aufgearbeitet. Momentan, ich komme hier noch ein Stück näher, wir rücken mal ein bisschen zusammen. Ah, ist besser für das Gerät. In der Microsoft-Chefetage, da rücken sie momentan auch näher zusammen. gemeinsam geht es sich einfacher. Ja. Nee, aber ja, momentan ist ja ganz schön viel Bewegung wieder drin. In der Gaming-Szene, eine neue Generation erwartet uns Ende des Jahres. Wir wollen aber erstmal vielleicht ein bisschen erzählen, wo wir gaming-technisch so herkommen, wie es bei uns angefangen hat oder ja, wie wir zu Spielern geworden sind oder Gamern vielleicht. Wie ich angefangen habe zu fixen. Nie wieder davon weg. Damals am Schulhof. Ja, so ein das ist dann Folge 15. Das Drogen-Special. Okay. Ja. Willst du anfangen, Tobi? Oder? Ich kann von mir aus anfangen. Es wird wahrscheinlich ähnlich sein wie bei vielen. Ich habe irgendwann als Kind, wie alt war man denn da? Ich glaube, ich war relativ jung, irgendwie 10 oder so, ein Gameboy gekriegt oder ein Super Nintendo. Oder beides relativ gleichzeitig, ich weiß nicht mehr so genau. Ja, ich... Du lachst, ich war ein... Nobel geht die Welt zugrunde. Ja, ich war ein Kind voller materieller Werte. Nee, Quatsch. Nee, also Gameboy hatte ich auf jeden Fall auch, aber ich glaube, so richtig angefangen zu zocken habe ich dann mit einem Super Nintendo. Klar, so Mario und wie ist das? Super Soccer? International Superstar Soccer oder Super Soccer. Nee, ja, irgendwie so Super Soccer. Ja, das war... Auf jeden Fall habe ich immer gegen meinen Vater gezockt. Das war das Spiel, wo du vom Tor zu Tor geguckt hast. Also nicht wie heute, so von der Seite, sondern... Trotzdem, das war von Konami. Ja, das ist der Konami. Vorgänger von Pro Evo im Prinzip. Und da war nämlich Uruguay ultra gut. Ganz wichtig auch, da kommt mal Torhüter umgrätschen, rote Karten dafür kassieren. Immer der letzte Ausweg eines unterlegenen Spielers. Man konnte aber auch noch saugut halt den Tormann selbst steuern und damit ziemlich gut so agieren. Ja, das weiß ich noch. Mario. F-Zero. Das gab's auch, ne? Street Fighter, ganz groß. Street Fighter, ja, da war ich aber, glaube ich, schon ein bisschen zu jung für. Generation Nintendo, also aber trotzdem. Ich war schon Generation Nintendo. Gab aber auch früher nicht viel mehr Auswahl. Sega. Sega und dann kam irgendwann halt die PS1. Aber ziemlich lang war Nintendo auch relativ exklusiv. Ja. Nein, Neo Geo. Also abstruse Sachen. IDO oder wie. Auf jeden Fall mit der Super Nintendo angefangen und hatte dann auch die N64 und dann ging es erst weiter, aber das kann man ja gleich erstmal ein bisschen reden. Christopher, wie hast du denn angefangen? Bei mir war das sehr ähnlich wahrscheinlich. Ich glaube auch, war so Grundschulalter, irgendwann dritte, vierte Klasse, kommt hin 19 Jahre um den Dreh. Mit einem Gameboy. Ganz klassisch, Tetris, Mario. Gameboy Color mit Pokémon. Nee, tatsächlich, der Ur-Gameboy, der graue, der Riesenklotz. Befindet sich noch heute in meinem Besitz, funktioniert auch heute noch. Ohne HD-Grafiken. Und dann hatte ich lange keine andere Konsole. Ich habe bei Freunden immer am Super Nintendo mitgespielt und am Nintendo. Da aber dann immer, wenn ich konnte. Ja, hat man sich auch immer getroffen nachmittags nach der Schule. Und selber eingestiegen bin ich dann auch erst wieder mit einer PlayStation 1. Und dann auch immer bei Sony geblieben bis jetzt. PS1 hatte ich nicht. Da ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich habe dann aber die PS2 gekauft. Oder? Ja, ich schere ein bisschen aus, denn ich habe weder jemals einen Gameboy besessen, noch hatte ich als Kind irgendeine Form von Konsole. Aber Spaß hattest du. Spaß hatte ich, ja. Draußen noch damals. Ist halt, du warst halt Pädagoge. Hätte ich einen Gameboy gehabt, ich hätte ihn mit in meine Baumhütte im Wald genommen. Ja, aber du bist halt Pädagoge. Okay, du hast gewonnen. Weißt du, da ist man behütet aufgewachsen. Ja. Nicht vorm Fernseher gesessen. Also ich habe halt immer natürlich auch bei Freunden mal so ein bisschen mitgespielt. Ja, Super Nintendo, aber eigentlich auch schon, ja, so ein bisschen mal noch. Mhm. Das war eigentlich schon rum, weil mit 8 Jahren, 98, war der N64 auch schon draußen, oder? Ah, du bist ja so jung. Ich bin ja auch tatsächlich der Jüngste. Aber ja, für mich war so die erste erlebte Generation PlayStation 1 und N64. Super Nintendo gab es da auch oft noch von den größeren Geschwistern oder so. Mhm. Ich erinnere an Secret of Mana, viel noch gespielt. Geil. Sehr gut, ja. Und mit 13 habe ich dann, fangen wir vorher an, so mit 8, 9 Jahren, ich habe immer für meine wunderbar, absolut großartigen Zeugnisse Belohnung bekommen. Und ich war damals schon Spanien-Fan und dann durfte ich mich nämlich entscheiden, ob ich ein Trikot von Spanien haben will oder Age of Empires. Da habe ich mich für Age of Empires entschieden. Weil da habe ich auch mal beim Kumpel von mir, der Bruder hatte, und dann haben wir das auch immer gespielt mit den Römern und Griechen da so rum mit Age of Empires 1. Also hast du dann schon einen PC oder was? Nee, das habe ich dann noch fleißig auf dem PC meiner Eltern gespielt, auf dem Arbeits-PC immer so ein bisschen. Und mit 13 Jahren habe ich dann einen eigenen PC gekriegt. Ich hab, so eine richtige Killermaschine. War nicht so ganz billig. Wann hat man Kommunion? Mit? Drittes Schuljahr. 10. 10? Auch 10? Nee, früher sogar. So 9, 9, 10. Dritte Klasse. Dann kann das jetzt. Aber ich weiß, ich habe auf jeden Fall von meinem Kommunionsgeld meinen ersten Rechner gekauft. Das kann aber nicht mit 10 gewesen sein. Dann lag das, glaube ich, noch ein bisschen auf dem Sparbuch oder so. Ja. Aber ich hatte auch dann mit 12, 13 oder so schon einen eigenen PC. Und habe dann nämlich mich mehr von den Konsolen weg eher zum PC entwickelt. Ja, wie gesagt, also ich hatte ja mit Konsolen zu Hause selbst nie so viel zu tun und war deswegen auch mal unfassbar schlecht in Konsolen spielen. Und wie heute so noch halt. Verlangt, nee, heute bin ich unglaublich gut geworden. Und habe dann erstmal auch fleißig PC gespielt, Strategiespiele vor allen Dingen am Anfang. Ja. Du warst immer Konsolenmensch, Christoph. Ich war tatsächlich immer Konsolenmensch. Konsolero. Ja. Bei uns war ein PC immer so ein Arbeitsgerät. Und wir hatten auch eigentlich immer nur bei uns im Büro ein PC. Das ist auch bis heute so geblieben. Ich habe tatsächlich auch heute noch gar keinen eigenen PC bei mir stehen. Einen zum Arbeiten. Also ich habe da tatsächlich immer so getrennt. PC zum Arbeiten benutzt, Konsole zum Spielen benutzt. Ich glaube, das ist auch in ganz, also so relativ weit verbreitet. So in den USA und so. Also PC-Spielen, wirklich am PC war, glaube ich, nirgendwo jemals so groß wie in Deutschland. In Deutschland war die Trennung nicht immer so strikt. Echt? Nee, in Deutschland war der PC-Markt ja mal relativ groß. Siehst ja allein daran, dass in Deutschland, glaube ich, zeitweise 4-5 Magazine nur für PC-Spieler gab. Ja. Und die eine Zeit lang auch wirklich gut liefen. Gab es in anderen Ländern, glaube ich, gar nicht so groß. Da war das eher so getrennt, wie du es dann kennst. Ich mal ein bisschen den Mikro rumschieben. Der Christopher hat so ein zartes Stimmchen. Ja, ich habe dann viel PC gespielt. Also, ich hatte zwar auch immer noch Konsolen, das weiß ich. Ich hatte immer nebenher noch, also erst die Nintendo 64 und dann die PS3. Aber ich habe hauptsächlich meine Jugend, sage ich mal, am PC verbracht. Ziemlich viel UT gezockt, auch so ESL-mäßig, Instagip. Okay, da war Multiplayer war ja am PC auch schon viel früher ein größeres Thema als auf Konsolen. Genau. Ja, ich habe halt lange gedauert, bis das da Einzug gehalten hat, wohl auch erst so mit schnellerem Breitband-Internet. Also ja? Vorher gab es, glaube ich, auch wenig Möglichkeiten. Ja, halt über ISDN habe ich halt schon angefangen dann. Ja, ich auch. Ja. Also Warcraft 3 ein bisschen, da war viel mehr Replays geguckt auch. Und in dieser E-Sport-Szene so drin und den ganzen krassen Koreanern zugeguckt beim Spielen. Ich fand das immer unheimlich interessant. Ja. Und dann ganz schlimm natürlich Diablo 2. Aber jetzt war auch erst 2005 gespielt und ich habe auch nur ein halbes Jahr Diablo gespielt, weil ich dann auf WoW umgestiegen bin. Aber dieses halbe Jahr Diablo 2, ich habe im Schnitt, glaube ich, 5 bis 6 Stunden am Tag gespielt. Ein halbes Jahr lang. Ich auch. Aber und danach hatte ich wirklich in Diablo auch alles im Prinzip erreicht. Auch equip-technisch, da war nichts, was ich nicht hatte. Da habe ich meinen Account verkauft für relativ, also ja, war schon ordentliches Geld. Ich weiß nicht mehr, wie viel es war. Hat aber gereicht, um WoW zu kaufen und ein halbes Jahr lang zu spielen. Ja, schon ordentlich, ja. Ja. Ja, WoW bist du, wenn du PC-Spieler bist, ja auch verschont von geblieben. Kein PC-Spieler bist auch verschont geblieben. Ja, das stimmt. Ich glaube. Ich hatte echt viel, so UT war ich ziemlich viel und auch so eine Mod für UT. SAS hieß die. Und da gab es nur, ja, wie viele Spieler werden das gewesen sein? 200, 300, 400 oder so. Und wir waren Top-Clan, also okay. Bester Clan und haben mit den Entwicklern zusammen das Spiel. So, das war sehr richtig cool. Geil. Sehr gut. Das war echt geil. Ja, und dann kam WoW halt. Mit 16, genau, ich bin nämlich aufs, dann kam aufs Wirtschaftsgymnasium gewechselt, ja, wo wir uns dann kennengelernt haben. Und dann bin ich vom Wirtschaftsgymnasium runtergegangen, weil ich WoW kennengelernt habe. Kein Einzelschicksal, glaube ich. Ja, wobei man muss auch sagen, also PC ist nicht so ganz spurlos an mir vorbeigegangen. Ich habe viel bei Freunden früher halt am PC mitgespielt, obwohl ich keinen hatte, mitgeguckt. Und das waren halt auch noch so die goldenen Zeiten der LAN-Partys. Da war dann auch nahezu jedes Wochenende bei uns im Freundeskreis damals. Und das waren auch noch zu Zeiten, als noch über BNC-Netzwerk gespielt wurde. Also keine... Geil, nichts mit Hub und das waren dann noch Geschwindigkeiten 10 Mbit. Also das war auch immer... allein technisch ein Riesenmanko. Vor allen Dingen musste von jedem Rechner zum nächsten Rechner ein Kabel gelaufen werden. Und das war dann mit 10, 12 Leuten auch mal ein ganz schöner Kabelsalat durch die ganze Wohnung. Also das war schon... Ja, war schon nicht schlecht. Das waren noch so die Zeiten von, da kenne ich auch noch, UT, Quake und dann halt Counter-Strike. Ah, ja. CS, ja. Counter-Strike habe ich halt nie wirklich viel gespielt, weil ich halt UT-Spieler war. Ja, okay. Ist halt ja, ganz, war ganz wirklich auch so ein Klassiker. Ja. Warcraft bei uns auch immer im Dorf, gerade so diese nicht unbedingt so normal spielen, weil die viele Leute das halt nie gemacht haben. Und wenn du das ein bisschen konntest, dann war es einfach so überlegen, dass der Spaß auch nicht da war. Aber diese ganzen Fun-Maps, da gab es ja wirklich Unmengen für Warcraft 3. Die haben wir rauf und runter gespielt, auch im Internet vorher. Großartig, war eine coole Zeit. Und sehr schön ist auch, dass bei uns im Dorf ja in den letzten anderthalb Jahren wieder so ein bisschen eine LAN-Kultur aufgekommen ist. Und so alle zwei Monate ist nochmal LAN. Auch nur schön, mit so alten Spielen. Gar nichts Neues. Manchmal ruft man einer, lass mal hier COD Modern Warfare 3 spielen oder so. Können wir, nee. Schön Call of Duty 1, Counter-Strike auch, Warcraft. Ja, UT, immer wenn ich da bin, wollte ja immer nur kurz UT spielen, weil ich dann da bin und alle Platschis. Das ist total geil. Ja, UT ist so eine Sache. Das war. muss ich mich ja selbst loben. Ja. Aber wir waren halt auch echt saugut. Das, ja. Also erst in UT so und dann halt in dieser SAS-Mod. Da weiß ich noch, da hat Giga über die Mod berichtet. Also Giga Games, kennt ja jeder. Ja, ja, jeder Giga immer Games auch so ein Thema damals. Ist, ja, wirklich. Immer wirklich. Abends um 10, Alter, Giga Games. NBC damals ja. gesendet von 10 bis 12. Ja. Immer Giga Games geguckt. Und da hat Giga Games hat die Mod vorgestellt für UT. Und die waren halt auf unserem Server irgendwie. Super. Und der Typ hat sich halt die ganze Zeit ultra krass über uns aufgeregt und den Namen von uns so gebrüllt. Mann, ey, ich muss doch hier das Spiel vorstellen. Der Typ ballert mich die ganze Zeit ab und so. Weil, ja, der war halt voll schlecht und wir halt so sau gut und kannten die Maps richtig krass und wir waren halt mit im Entwicklerteam und so. Ja, Giga war wirklich damals eine ganz große Nummer. War auch jeder in der Schule, hat, der gespielt hat, hat Giga geguckt. Ja. Auf jeden Fall. Wir haben die Leute wirklich... Ich glaube, das macht auch ganz viel davon aus, dass ich heute noch gern immer online die Folgen von Game One gucke. Ja. Einfach, weil die alten Leute da am Start. Ich finde auch Game One vom Format her echt interessant und gut gemacht. Aber ich glaube, es liegt auch viel damit zusammen, dass die alten Leute da am Start sind. Simon, Nils, Budi, Eddie natürlich und so. Eddie. E-Sports-Bereich. Damals. Ja, war eine coole Zeit. Und da war man ja noch Schüler, da konnte man einfach, weißt du, hast den ganzen Tag gezockt, abends Giga geguckt. Wirklich. Morgens Hausaufgaben abgeschrieben. Auf jeden Fall im Bus gerade so ultra krass grockelig im Bus abgeschrieben. Treten aber auch gerade jedes Klischee breit. Ja, aber das war geil. Ist unfassbar. Ja, und dann habe ich irgendwann komplett mit dem Zocken aufgehört, weil ich von World of Warcraft weg musste. Ich habe meine Ausbildung angefangen und habe meinen PC verkauft, hatte nur noch einen Laptop, auf dem keine Spiele mehr funktioniert haben. Kalter Entzug quasi. Ja, ich bin halt da voll krass, wie gesagt, nach dem Wirtschaftsgymnasium dann da abgekackt. Okay. Hast auch so viel Zeit rein investiert? Also war. Ja, keine Ahnung, waren halt dann Ferien irgendwie, etwa Osterferien und die Sommerferien danach. Da hab ich, ja, keine Ahnung, ich bin um 9 aufgestanden morgens, hab gezockt bis nachts um 5. Nur, also sonst nichts anderes gemacht. Hab dann halt gepennt. Dann brauchst du ja auch nicht viel Schlaf, weil du überhaupt nicht angestrengt bist. Ja, und hab dann wieder gezockt. Und das waren so eine Sommerferien ziemlich krass und die Osterferien davor. Und eigentlich auch zwischendrin. Wobei ich halt selber sagen muss, halt schon im Freundeskreis auch Leute, denen das so ging, weil halt auch einfach meistens schnell so da reingerutscht. Man hatte dann seine feste Gilde, die hatten dann feste Raid-Zeiten und dann mussten die halt auch eingehalten werden, Und wenn du halt Zeichen von den Leuten halt eingehalten werden, damit der Rest der Gilde auch weitermachen kann. Und da war dann so eine gewisse Verpflichtung auch irgendwo dahinter für die. Da kannte ich auch Leute, die haben ihren ganzen Wochen- oder Wochenendsrhythmus zumindest komplett darauf umgestellt. Und wenn du halt so High-Content, High-Level oder Pro-End-Content-Zeug spielst, ja, dann ist das wie Beruf, weiß ich nicht. Ja, ich habe auch kein ganzes Dreivierteljahr, also so 7-8 Monate in etwa, auf einem relativ guten Niveau auch geradet. Da war auch nach dem Abi, ich war im FSJ drin, hab tagsüber gearbeitet, abends gezockt, am Wochenende war ich feiern. Wir hatten halt auch keine Raids am Wochenende. Ja. Außer wenn gerade so brandneuer Content rauskam, dann habe ich natürlich 7 Tage die Woche geradet. an den Tagen, wo kein 25er Raid war, habe ich 10er Raids gemacht. Mit dem harten Kern der Leute. Ah, du warst Burning Crusade, ne? Nee, so ich war WOTLK vorrangig. Mit Uldua und so Kram, also ganz hart. Ja, ich war halt Classic bis 60. Dann habe ich halt wirklich. Also ich habe Classic und Burning Crusade immer so ein bisschen. Nicht so hart. Voll. Ich hatte immer so eine kleine On-Off-Beziehung mit WoW. Ich habe immer so 2-3 Monate ganz viel, halt so 3-4 Stunden am Tag schon gespielt. Und dann hatte ich irgendwie, war die Luft so ein bisschen raus. Dann habe ich wieder 2 Monate gar nicht gespielt oder ganz wenig halt. Und dann wieder 2 Monate relativ viel. War das so eine hatte ich später Beziehung. Dann, als ich in der WG gewohnt habe. Dann habe ich mit meinem Mitbewohner da, der war auch hat auch Classic und dann Wrath of the Lich King ziemlich viel gespielt, war irgendwie der drittbest-equippedste Krieger in Rheinland-Pfalz oder so. Also schon ziemlich heftig. Und ich habe halt immer Priest gespielt. Dann haben wir da nochmal so in der WG ein bisschen angefangen. Aber das war dann auch nur so ein Monat, zwei. Aber ich habe dann echt Ausbildung angefangen. Bäm, komplett weg vom Zocken, weil sonst... Keine Ahnung, ey. Ich habe mir halt eine Chance damit verbaut, dann musste ich halt dann mal was machen. Ja. Und dann habe ich mir von meinem ersten Gesellengehalt, glaube ich, oder ein bisschen früher sogar, die PlayStation 3 gekauft. Wo wir jetzt einen schönen Sprung haben zur... Genau. Ja, ich habe auch parallel zum WoW-Spielen 2007 eine Xbox 360 gekauft, weil ich einen Mass Effect Trailer gesehen habe und das kam als erstes auf der Xbox und ich wusste so im Augenblick, als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, braucht die Konsole. Wenn es nur zwei Monate früher ist, das Spiel zu spielen, ich will dieses Spiel jetzt spielen. Und ich wollte natürlich auch Halo 3 spielen, weil ich die Halo 1 und 2 auf dem PC gespielt habe und die Umsetzungen waren wirklich scheiße. Aber ich kannte ja die Konsolenversion nicht und deswegen fand ich die ziemlich geil. Und ja, wollte auch Halo dann mal spielen, hab dann eine Xbox gekauft und hab dazu parallel gehabt. Oder 2008 hat relativ viel Konsole auch gespielt und relativ wenig WoW. Und hab dann auch 2009 noch eine PlayStation 3 zusätzlich gekauft, als Blu-ray-Player und auch für die netten Exclusives. Ja, und als ich dann aufgehört hab mit WoW, auch ja irgendwann so Ende 2009 oder im Herbst 2009, bin ich dann Vollzeit-Konsolenspieler geworden, wenn ich denn gespielt habe. Also ich habe nicht nur gespielt, aber wenn, dann immer auf Konsolen. Du warst auch PlayStation, ne? Ja, immer gewesen. PlayStation-Kind. Ich habe damals noch die PlayStation 1 halt mitgemacht und die 2er vorher und bin dann auch auf die 3 gewechselt. Hauptsächlich, weil ich viele Fortsetzungen gerne weiter spielen wollte, von denen damals auch noch nicht ganz klar war, ob die als Exklusive weitergeführt werden oder nicht. Ich glaube, GTA kam vorher für die Xbox auch zwar schon, bin ich mir nicht sicher. Devil May Cry war so ein Titel, das war so einer der ganz großen Starttitel für die PlayStation 2, auch mein erstes Spiel, das ich für die PlayStation 2 gekauft habe. Da sind dann 3 Teile auch erschienen auf der PS2. Und das war unter anderem mit einer der Gründe, warum ich mir die 3er genommen habe, weil ich halt da unbedingt die Fortsetzung weiterspielen wollte und bin dann damit auch so in die neuere Generation eingestiegen. Oh, ich weiß noch, ich hatte mir die PlayStation 3 gekauft und hatte noch so einen alten 15 Zoll Röhren. Ich hatte auch noch einen Röhrenfernseher zu der Zeit, ja. Aber ich hatte wirklich so einen ganz kleinen, das war mein Jugendfernseher noch halt. Damals gab es ja auch noch nichts anderes. Ja. Krass, ey, wenn man sich das überlegt. Weißt du, heute hat jeder so einen 50 Zoll Flachbildschirm für 300 Euro. Heute spielst du Splitscreen auf einem Bildausschnitt, der ist größer, als das mein Fernseher damals war. Ne? Ja. Und ich weiß noch, ja, ich hatte nämlich GTA 3? Nee, was ist denn das erste GTA für die PlayStation? Nee, das war 4 schon, ne? Ja, 4. Für die 3. Ja, 2000, GTA 4. Und ich konnte das gar nicht richtig spielen, weil ich nämlich das Handy und die Karte nicht richtig sehen konnte. Ja, und nicht lesen konnte. Das habe ich irgendwo mal gelesen. Das ist mir nicht passiert. Das war nämlich so klein auf dem Fernseher. Ich konnte nicht lesen, was in dem Handy stand. Das war total kacke, ey. Das Handy war eh kacke, aber da kommen wir vielleicht später noch zu. Ja, und da sind wir eigentlich, wo wir heute sind, oder? Beim Thema vielleicht. Wir alle PlayStation 3. Und du halt, du hast ja dann auch noch eine PlayStation 3 gekauft. Ich habe eine PlayStation 3 weißt auch du, gekauft. Weißt du, wer das Geld hat? Ja, im FSJ damals habe ich irgendwie Weihnachtsgeld gekriegt oder so. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß noch, du hast die gekauft und dann Fall waren dann DSA 900 spielen. Euro auf dem Konto und die mussten weg. Da war aber auch die Slim gerade draußen. Da habe ich die 300 Euro, die war für 300 Euro gerade im Angebot. Da habe ich gedacht, komm. Echt? Ja. Da habe ich da die Slim schon zugeschlagen. Und als dann von der Xbox 360 die Slim kam, habe ich auch meine erste 360, die ja Gott sei Dank nur einen Red Ring of Death hatte, dann verscherbelt im Internet für auch gar nicht so wenig. Ich glaube, die hat nur 130 Euro gefahren. Repariert oder mit Ring of Death? Nee, die war schon repariert. Okay. Das war auch kein Thema. Die hatte ich damals zu Microsoft geschickt. Und ja, Microsoft war damals sehr kulant. Aber man muss auch sagen, die hatten auch eine sehr hohe Ausfallrate. Also da musste man den Leuten noch ein bisschen entgegenkommen. Ansonsten hätte sich sicherlich auch irgendwo mal der Verbraucherschutz gemeldet. Ja, der meldet sich eh, glaube ich, ganz gern mal bei Microsoft. Naja, jedenfalls war die Xbox immer dann trotzdem noch meine Hauptkonsole. Ich mochte die Exclusives auch lieber. Ja. Der Controller gefällt mir auch immer noch viel besser. Ja, das Dashboard, also es waren also klein. Ich bin halt aber einfach angefangen mit der Xbox in der Generation und das war so meine Hauptkonsole. Ich hatte halt die PlayStation 3 oder du ja auch, den PlayStation Controller schon immer, deswegen kennt man den halt. Der ist, ich finde ihn furchtbar. Da tun mir die Finger, von der linken Hand, der Ringfinger und der kleine Finger, tun mir danach so anderthalb Stunden weh. Okay, also ich finde ihn vom Design eigentlich auch ziemlich gut. Wobei man halt bei dem neuesten Modell schon sagen muss, man hat so ein, zwei kleine Designfehler schon drin. Also gerade so die Schultertasten, die bei dem PlayStation Controller nach unten abgerundet sind, was wirklich keinen Sinn macht, weil man relativ flott doch abrutscht. Das ist bei dem Xbox Controller besser gelöst. Wobei der Xbox Controller auch seine Probleme hatte am Anfang. Also ich weiß noch, bei der ersten Xbox war der Controller damals sehr, sehr groß, was für die hauptsächliche Zielgruppe ein bisschen daneben lag, weil er doch eher Jugendlichere waren. Und da hat man dann schnell Abhilfe gefunden mit einem Modell der Größe S. Ja. Hat den dann auch eher übernommen für das Nachfolgemodell. Ja, ich finde den 360 Controller gut, das Steuerkreuz ist relativer Müll. Weil das ist einfach unpräzise. Da hat man auch ein Update. Der neuere hat ja ein Digipad, aber auch nicht wahlweise einstellen. Ja, du kannst auch einen mit einem anderen Pad kaufen, aber in der Standardversion, der hat immer hab davon letztens noch einen gekauft. Danke, Halo 4. Online. Trotzdem. Schön. Da können wir auch noch zu kommen. Aber ja, der liegt meiner Meinung nach einfach besser in der Hand. Und ich mag auch diese Verschiebung von den Analogsticks, dass der rechte, linke ein Stück weiter oben liegt. Ja. Ich finde das angenehm. Die Trigger sind besser, die Schultertasten, als beim PlayStation Controller. Wobei das ja jetzt auch dann. Aber bei mir halt, weil ich den PlayStation Controller so kenne, QuickTime Events auf der Xbox, da ich muss immer gucken, was. Und du hast halt X, Viereck, Kreis. Stimmt. Dreieck, weißt du halt, wo das ist, aber das ist halt Gewöhnungssache. Ja, ABXY, hallo? Ja, allein die ABXY, was soll das denn? Was ist das denn für ein Tutorial? Drücke A zum Springen, ne? Das gehört nicht so. Nee, das muss X sein. Ja. Aber weißt du, jeder, dass X die Taste ist, wo man entweder benutzt oder nachlädt. Ehrlich, ja. Aber vielleicht, ja, oder was heißt vielleicht, was gibt's denn noch, was die Generation, oder wenn man jetzt mal nochmal rückblickend ein bisschen auf die Generation an Konsolen schaut, ich denke, da ist schon relativ viel passiert, was vorher nicht so extrem da war. Passiert ja schon. Also auch an neuen Technologien, die so reingekommen sind, oder? Also gerade jetzt auch, wir sind ja über die alten so drüber gesprungen, gerade auch die Entstehung so PlayStation 1 war ja eigentlich eine ganz interessante, muss man ganz ehrlich sagen. Damals war eigentlich angedacht, dass ein CD-Laufwerk entwickelt werden soll für eine Nintendo-Konsole. Das Ganze ist ein bisschen schief gelaufen. Und daraufhin hat sich Sony halt dann eine eigene Konsole überlegt, die ein diskbasiertes Laufwerk hat. Also eigentlich ganz, ganz schön, aus so einem Twist heraus entstanden ist, wo man sich uneinig war, dann eine eigene Konsole gemacht hat und eigentlich das größte Konkurrenzprodukt zur bestehenden Konsole geschaffen hat. War damals schon eine große technische Sache. Sony hat halt damals schon Herz für Kinder gehabt. Hat gedacht, so ein Disk-System lässt einfach viel besser raufkopieren als so Cartridge-Steckmodule. Dann endlich mal was für die Kinder getan. Ja. Ich kann da ganz wenig zu sagen, weil ich wirklich diese ganzen vorher, oder da habe ich halt immer Nintendo-Konsolen im Freundeskreis gehabt. Auch später in der PlayStation 2-Ära. Ich kannte viele Leute mit dem GameCube und das auch nur unter Schätzungen. GameCube war es, doch, ultra absolut, die Rotz-Konsole. Nein, absolut. Der Controller war ganz cool. Oh, ja, das war ein Mini-Disc. Was ist denn, boah, Alter, das war echt eine coole Konsole. Wobei man sagen muss, da gibt es so ein paar versteckte Hits auch drauf, ja, richtig schöne Spiele. Man muss schon sagen, es gab ein paar sehr exklusive Titel, die nur für den Gamecube erschienen sind, die qualitativ unheimlich gut waren, die auch auf keiner anderen Konsole so erschienen sind. Es gab zum Beispiel von ersten Metal Gear Solid, genau, wollte ich auch gerade sagen, gab es eine neue Version mit der Engine vom zweiten Teil und die ist auch nur in der Version auf dem Gamecube erschienen. Und genauso von Resident Evil. Gab es Resident Evil Zero, das auch neu überarbeitet, nur für Gamecube kam. Also das waren so Sachen, da hat sich das Nintendo schon zwei gute absolut Sachen. Geile Zelda-Spiele. Wind Waker, großartig. Ja. Heute sieht auch noch aus wie ein Traum. Kommt in HD für die Wii U. Ich werde es mir nicht kaufen dafür. Nagelt mich da drauf fest. Wind Waker war wirklich großartig. Und Twilight Princess war auch absolut geil. Ich habe noch später nochmal einen Gamecube gekauft, muss ich sagen, um da Twilight Princess spielen zu können. Auch so 2008, als ein Gamecube gebraucht für 40 Euro gehabt. Das Spiel mehr gekostet als... Twilight Princess gab es aber auch für die Wii U. Ja, aber die wollte ich ja nicht kaufen. Die war damals noch teurer. Aber ich wollte das unbedingt spielen und das hat sich echt gelohnt. Gab es aber einen interessanten Fact, hast du mal gesehen, auf der Wii U war das Spiel komplett spiegel... Ja, auf der komplett Wii spiegelverkehrt. Spiegelverkehrt zur Gamecube-Version. Alles, was links war, war da rechts und umgekehrt. Ich würde gerade gerne wissen, wie viel Arbeit das ist, da zu spiegeln. Ob man da einfach nur vor den ganzen Quellcode Minus setzen muss. Vielleicht ja, wenn du überlegst, bei neueren Spielen wie Uncharted gab es einen Modus zum Freispielen, dass alles spiegelverkehrt ist. Ja, also das scheint nicht viel Arbeit zu sein. War ja auch eher so ein Gimmick. Da musste eh nochmal drum rumgewerkelt werden an der Zelda-Version für die Wii, weil die Steuerung ja auch anders war. Ja, klar. Aber trotzdem. Ich bin der Meinung, GameCube war echt nicht so kacke, wie der Tobi das hier rausgebrüllt hat. Ja, aber außer Metal Gear und die zwei Zelda, was hatte die Konsole denn bitte zu bieten? Smash Brothers. Smash Brothers Melee. Smash Brothers ja. Mit vier Leuten war halt schon... Smash Brothers. War jetzt so von der Technik und so, die Konsole sah einfach... war genauso wie die N64 von der Grafik. Also ja, technisch war sie schon potenter. Also definitiv, ja. Wobei man sagen muss, Nintendo aber jetzt halt im Vergleich zu einer PS2 oder einer Xbox. Boah, ging. Nee, der GameCube war nicht so krass. Nee, ich glaube auch technisch unterlegen war. Die Wii war eher so wie eine wie ein GameCube, ja, als der GameCube war wie ein N64. Gut, die Wii, davon brauchen wir eigentlich gar nicht reden. Das Problem, das Nintendo damals schon hatte, war, glaube ich, dasselbe wie bei der Wii. Jetzt war der Support durch Dritthersteller. Die hatten unheimlich viel nur aus eigenem Haus und es kamen irgendwann wenig Spiele nach. Also der Kaufanreiz war relativ gering, weil das Angebot nicht so groß war. Ja. Und weil die anderen Konsolen waren schon ein bisschen länger da und sind auch schon eher ausgelaufen, dass ein Nachfolgemodell kam. Ja. Da, wir haben ja auch hier eine Wii, also Anna, aber das Ding ist also für einen ich will jetzt nicht sagen richtigen Gamer, aber für... Ja gut, aber das kann man ja bei dem Thema schon mal sagen, die haben sich auch in eine andere Zielgruppe gerichtet. Ja, die haben halt einfach... Casual Gamer erschlossen und das war ja auch von Nintendo ein sehr guter Schachzug. Man hat da ja eine Zeit lang die höchsten Konsolenverkäufe erzielt im Vergleich zu... Wobei natürlich auf die Wii-Verkäufe pro Konsole deutlich weniger Spieleverkäufe kamen als bei der PS3 und der Xbox. Muss man auch dazu sagen, denn... Ganz oft ist ja, ich meine, die PS3 war, glaube ich, die ersten 3 Jahre oder so hat der Sony Verlust mit jeder verkauften Konsole gemacht. Also da muss das Geld ja über die Spiele reinkommen, die gekauft werden. Also das ist schon durchaus ein Faktor. Aber ich denke auch, Nintendo ist zwar so ein bisschen schade, dass sie, ich glaube, eine richtig gute Nintendo-Konsole mit Nintendo-Lizenzen wäre auch ganz cool. Nintendo-Spiele sind halt immer noch cool. Auf jeden Fall, so Mario. Aber die haben es halt einfach aus diesem krassen Core-Gamer-Kampf so ein bisschen rausgezogen. Und die Wii U entweder so als Casual-Konsole installieren wollen oder auch die Wii oder halt als Zweitkonsole. Ja, aber auch da finde ich bei der Wii U wieder so das Problem, das Spieleangebot der bisher angekündigten Titel beschränkt sich wieder hauptsächlich auf hauseigene Nintendo-Titel. Und auch die reißen, die Ankündigungen reißen nicht, reißen keine Bäume aus. Und es wurden auch schon viele Sachen gestrichen, muss man auch dazu sagen. Also in letzter Zeit 1-2 Meldungen gelesen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was da zuletzt war. Da wurde auch während der Entwicklung die Wii U-Version jetzt eingestellt, weil es sich technisch nicht so gut umsetzen lässt, wie man dachte. Und so Meldungen kommen halt jetzt schon häufiger. Ja. Ist eigentlich schade, aber gerade weil es halt eine Konsole der Kindheit so ist, die Nintendo. Ich fände ja ganz ehrlich ganz relativ cool. Die Frage ist natürlich auch, die Wii U wieder mit einer Casual-Ausrichtung, brauchen Casuals jetzt schon wieder eine neue Konsole? Oder reicht denen eine Wii auch? Und was passiert danach, verstehst du? Ja. Brauchen Casuals eine dritte Konsole von Nintendo oder ist es dann auch schon nicht mehr so? Klar, kannst du bitte nicht Casual sagen. Ich muss die ganze Zeit an Casual Sex Partner denken. Ja. Die nicht so Hardcore-Spieler. Nee, keine Ahnung. Die Gelegenheitshocker. Ja, die Gelegenheitshocker. Ja. Das ist eine Frage. Aber, und ich will jetzt Nintendo wirklich nicht vom Hardware-Markt wegreden. Ich fände es interessant, wenn Nintendo irgendwann keine Konsolen mehr machen würde, aber ihre Spielserien auf Microsoft- und Sony-Konsolen veröffentlichen würde. What? Nee, ich fände es eine coole Sache. Das wäre echt eine coole Sache. So ein geiles Mario in so einer richtig... So. Wobei Nintendo halt eigentlich auch schon immer Hardware-Produzent war. Sega war auch lang Hardware-Produzent. Ja. Verstehst du? Also... Ja. Ich will jetzt Nintendo auch nicht totreden. Ich mag ja Nintendo auch. Ich finde ein paar oder relativ. Ich bin nicht mehr die Zielgruppe, glaube ich, für Nintendo. Nintendo-Titel reizen mich auch selten so krass, dass ich mir dafür eine Konsole kaufe. Auch keine Wii U für Wind Waker HD. Es hat mal Wind Waker für den Gamecube und der Gamecube ist auch da irgendwo rum. Ich könnte das auch wieder einlegen. Aber trotzdem, ich weiß nicht. Ich fände das, glaube ich, ganz cool, aber das ist noch Zukunftsmusik. Vielleicht kommen wir nochmal zurück zur aktuellen oder noch aktuellen Konsolengeneration, denn was auch eine ziemlich große Neuigkeit war oder ein großer Aspekt war HD, weil der ein wirklicher Fortschritt war, nochmal auch grafiktechnisch, wenn du Vergleiche anstellst zwischen den auch allein den Endspielen so auf der PS2 und so den letzten Titeln und jetzt The Last of Us oder Uncharted 3, Halo 4, der ist schon ein Riesenunterschied. Ja gut, man hat aber ein bisschen nachgeholt, was sich im PC-Segment schon länger entwickelt hat, dadurch, dass die Hardware da regelmäßiger aufgestockt wurde, hat man auch Grafikkarten gehabt, die potenter waren, Monitore, die bessere Auflösungen zugelassen haben. Und da hat so ein 0815 Röhrenfernseher auch irgendwann einfach nicht mehr mitgehalten. Ja. Muss man halt schon sagen, das war egal, ob die Texturen viel besser geworden wären bei Spielen, war halt von der Auflösung auch nicht mehr rauszuholen. Da war halt auch einfach ein Update notwendig. Ja, also ich denke, dass wir auch jetzt beim Wechsel auf die nächste Generation nicht so einen krassen Sprung in Sachen Grafik nochmal erleben, sondern eher vielleicht in Sachen flüssigerem Laufen von Spielen, denn viel, was jetzt in letzter Zeit auch so für die Konsolen kam, hat ja dann noch Abstriche gerne mal bei den Frames per Second gemacht. Wobei man sagen muss, das war ja auch damals schon so ein Versprechen. Als die neue Xbox 360 kam und die PS3 kam, hieß es, man hat jetzt mehr Speicherkapazität, war ja damals auch ein großes Thema, bei der PlayStation zumindest, dass man auf die Blu-ray umgestellt hat. Und auch mehr Rechenleistung würde so viel mehr Möglichkeiten einräumen, gerade auch nicht nur für Grafik, sondern auch für bessere künstliche Intelligenz, größere Spielumgebung, mehr Interaktion. Und wenn man sich jetzt mal so die vergangenen Jahre anguckt, ich weiß nicht, die aktuelle Generation hat gehalten von bis, ich glaube, die Xbox kam 2005. PlayStation kam, glaube ich, 2007 oder so hier raus. Ich glaube, 2006 oder Anfang sogar. Ja. Mhm. Ist auf jeden Fall mit Abstand die langlebigste Generation auch. Vorher, Konsolen waren 3-4, naja, ein bisschen länger. Wobei auch ein so langer Zyklus angekündigt wurde. Ja. Damit hat man zum Teil auch den recht hohen Anschaffungspreis damals gerechtfertigt, der zumindest bei der PlayStation mit 600 € auch sehr hoch lag. Aber auch da wurden halt viele vollmundige Versprechungen gemacht, die bis jetzt nicht immer so gut gehalten wurden, wie ich finde. Also man hat gerade in Sachen KI-Entwicklung voll krass, das ist aber auch sehr krass stagniert. Eine Faustregel. Glaubt niemals jemandem, der dir verspricht, wir machen die neue Rechenleistung, nutzen wir für KI. Natürlich, ist keinen. So ein bisschen wie Bundestagswahl. Ein Entwickler, der vorher nicht keinen Wert drauf gelegt hat. Ich glaube, viele Spieler legen da auch keinen Wert drauf. Ja, aber genau. Bessere KI heißt nur, es wird anstrengender zu spielen. Ja, aber das ist auch generell ist so ein bisschen, auch wenn das Wort furchtbar ist, so eine Vercasualisierung in der aktuellen Generation. vollzogen worden, finde ich. Und das ist auch wirklich so, viele Spieler legen nicht so viel Wert auf sowas, sondern mehr auf die Optik, mehr auf das gesamte Entertainment-Paket. Dadurch hat man sich vornehmlich viel in der aktuellen Generation nur auf das Aussehen, die Präsentation der Spiele konzentriert. Die Inhalte sind tatsächlich ein bisschen in den Hintergrund gerückt, finde ich. Man hat sich da auch wenig getraut. Ja, also es gibt so ein paar Genres, die natürlich ganz extrem da auch stagniert sind. Shooter zum Beispiel. Ego-Shooter. Ego-Shooter. Ja, Ego-Shooter. Ich spiele sehr gern Ego-Shooter und ich habe bestimmt... Also ich auch. Ich auch. Ich glaube, es gibt nicht viele Shooter im ordentlichen bis wirklich guten oder überragenden Bereich auf den letzten Konsolen, die ich nicht gespielt habe. Mhm. Ich habe wirklich viele gespielt. Ich habe die dann irgendwann immer günstig auch gebraucht, irgendwo mal gekauft und habe mal so 10 Stunden oder 5 Stunden Shooter gekauft, für 10 Euro gebraucht und dann 3 Wochen später oder 2 Wochen später zurückgebracht und noch 5 Euro bekommen und für die 5 Stunden 5 Euro bezahlt und gut war, aber ja. Trotzdem, vielleicht liegt auch einfach dran, mit Half-Life 2 war halt in dem Genre alles gesagt. Das habe ich schon mehr als einmal gehört bis jetzt. Nee, ich war einfach meistens von mir vermutlich auf der Konsole niemals ein Ego-Shooter-Zocker, weil ich war irgendwie, ja, ich war das Handling vom PC gewöhnt. Story ist eh immer die gleiche und dann ist irgendwie der Reiz schon weg. Ja. Also für mich. Ich bin dann mehr halt Spiele, die ein bisschen... Ja, halt eine andere Story mal bieten als dieses, ja, keine Ahnung, hier Typ und rette die und mach und weiß ich nicht. Ja, ich als alter Halo-Fan würde jetzt sagen, aber wenn man die Bücher zu Halo gelesen hat, dann ist das Universum unheimlich tief und voll interessant. Das stimmt tatsächlich, aber natürlich kann ich jeden verstehen, dass die Halo-Story war jetzt so schlecht nie. Ich glaube, es gibt wirklich Shooter, die sind auf Konsolen, also, oder so wie diese spielen, lässt sich das tatsächlich auf Konsolen besser umsetzen. Halo wäre da so ein, gut, die Umsetzung für den PC waren vielleicht auch einfach scheiße, aber das hat sich nicht gut gespielt auf dem PC. Wurde ja auch eingestellt noch im zweiten Teil. Ja. Aber es hat sich wirklich nicht gut gespielt auf dem PC, weil Halo so ein bisschen ein trägerer Shooter war. Mhm. Du erhältst ja auch mehr aus als in vielen anderen Shootern, gerade dann auch im Multiplayer, und alles steuert sich so ein, ja, träge ist vielleicht auch falsch. Weil ich denke oft in, ja, aber auch nicht so ganz schnell. Also nicht so wie Call of Duty oder so. Ja. Bei so schnellen Sachen kann ich absolut verstehen, dass es mit Maus und Tastatur besser geht. Siehst du, und ich spiele halt lieber, und ich spiele halt Ego-Shooter mehr in einem Multiplayer, weil es halt einfach so. Es hat ein anderer Ansatz. Genau. Bei Halo 4 Multiplayer natürlich, oder auch Halo 3 und, also Halo ist ja auch immer Multiplayer gewesen. Ja, ja. Und es spielt sich halt auch im Multiplayer super, aber ich, finde es halt nicht so gut, aber ich bin ja auch, wie gesagt, ein PS3-Kind. Ja. Ich bin aber auch ein Halo-Fanboy. Ich aber lüg da nicht sagen, rum. Also ist so ein bisschen auch Glaubensfrage. Ich glaube, diese PCler und Konsolendiskussionen, was sich wo besser steuert, die gab es schon immer, die wird es auch schon immer geben. Ich denke, beides hat Vor- und Nachteile. Das muss man auch selber einfach so ein bisschen abwägen, glaube ich. Was einem da mehr liegt, was man auch einfach mehr gewöhnt ist. Ja, auf jeden Fall. Aber ich spiele halt auf der Konsole gern so, weißt du, dann setze ich mich hier auf die Couch, lehne mich zurück und spiele so Spiele, die so nicht, halt kein Ego-Shooter. Weißt du? Also Ego-Shooter sind ja schon immer so ein bisschen so, keine Ahnung, dann kommen ganz viele Gegner und du musst zielen und machen und dann spiele ich lieber so, ja, so. Ja, aber das sind halt so Action-Titel, so Action-Adventures. Wie so Action-Adventure, ja. So wie das heißt, Batman. Action-Adventure ist aber auch das Konsolengenre schlechthin, meiner Meinung nach. Muss man auch sagen, das ist Batman auch geschaffen zum Beispiel für ein Gamepad. Würde ich niemals auf dem PC spielen wollen. Und selbst da spielen ja viele Leute das dann mit dem Gamepad. Ja, ich finde auch, das sind Titel, die strahlen so eine gewisse Gemütlichkeit auch aus, einfach die von der Couch auf dem großen Fernseher. Das ist so, man sitzt nicht so gekrümmt halt vor so seinem Sachen, Monitor. Halt so Sachen wie Batman, Dead Space ist da ein ganz krasser Titel, den ich niemals auf dem PC spielen würde. Dead Space. Und dann so Sachen wie Final Fantasy, wo du ja auch irgendwie, keine Ahnung, das ist ein Rollenspiel. 30 Stunden spielst. Ja. Wobei, vielleicht nochmal eins haken mit dem Monitor. Ich habe jetzt zum Beispiel bei mir im Zimmer auch nur einen Monitor stehen und gerade zu Shootern so spiele ich halt auch auf der Konsole immer viel lieber auf dem Monitor als auf dem Fernseher. Da gebe ich dir schon recht. Auch Halo Online habe ich immer Monitor gespielt. Das war einfach dann andere Art von Spielen als ein ausschweifendes Uncharted oder so, was ich dann lieber am großen Fernseher spiele und da mich mehr reinziehen lasse. Eben, und da ist bei mir einfach, liegt der Fokus bei der Konsole mehr auf diesen ausschweifenden, oh, ich stehe mal gerade hier und guck mal über die Landschaft und schau, was mein Fernseher so kann. Ja, das geht aber auch in Shootern gut. Ja. Nicht im Multiplayer, aber... Nicht im Multiplayer. Wobei man ja immer sagt, man wollte sich mit den aktuellen Konsolen mehr dem PC annähern, was ja immer mehr passieren soll. Wer weiß, vielleicht kriegen wir in der nächsten Generation auch mal die Möglichkeit, alle Spiele optional mit Maus und Tastatur zu spielen, dann... Fände ich bei ein paar Titeln auf jeden Fall geil. Ja, fände ich auch nicht schlecht, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob ich es nutzen würde, aber ich fände es für alle Leute, die es gerne möchten, schön, wenn es optional wäre. Man hat es bei verschiedenen Spielen aktuell probiert. Unreal Tournament gab es auch auf der PlayStation 3, war auch ganz gut umgesetzt und hatte optional auch auf Konsolen Maus- und Tastatursteuerung. Da die USB-Anschlüsse hatten, ist es ja auch eigentlich kein Problem. Ja. Ja, mal gucken. Mal sehen, was da passieren wird. Wir harren gespannt dem, was da kommt. Aber wie gesagt, ein Shooter spiele ich halt immer noch. Ich habe auch Battlefield 3 halt auf dem PC gezockt und nicht auf der Konsole. Wird sich ja jetzt auch ändern. Wenn du eine PlayStation 4 hast und wir auch eine PlayStation 4 und alle Leute, die du kennst, eine PlayStation 4, Spoiler, alle kaufen eine PlayStation 4, dann ändert sich das auch. Dann spielst du ja mit coolen Leuten wie uns. Problem ist, ich bin halt dann trotzdem voll der Kacknuck mit dem Controller und auf dem PC mit einer Maus und Tastatur wäre ich halt schon gut, weil ich halt Battlefield alle Teile gespielt habe. Einer muss der Kacknub sein. Ja, und der bin ich gern ich. Aber es gibt ja auch genug andere geile Titel, die man online spielen kann. Und ich hoffe auch, dass das Online-System ein bisschen besser wird wie bei der jetzigen PlayStation. Online ist auch ein super Stichwort, weil auch der Online-Aspekt bei den in der aktuellen Generation einfach so wirklich explodiert ist bei den Konsolen. Das gab es vorher auch schon, also Xbox Live war ja auch schon in Anfängen mit Halo 2 vor allen Dingen auf der alten Xbox präsent und da auch schon so ein bisschen geboomt, aber so ganz extrem auf beiden Konsolen und für alle möglichen Spiele. Ja, aber ich denke halt, dass diese Generation wirklich so ein... Kam halt erst 2005 so, dass halt wirklich jeder Haushalt einen Internetanschluss hatte, den man auch benutzen konnte. Ja. Gerade für Zocken oder gerade für, ich bin mit dem PC, mit dem Telefon, mit der Konsole im Internet und ich kann trotzdem noch was machen. So. Musst du gerade telefonieren, sonst machst du Mode mal an und guck im Internet ein Bild in 2,5 Stunden. Genau. Eben, also... Geh mal aus dem Internet raus, ich muss anrufen hier. Genau, weißt du, so Sachen, das ist halt... Der Klassiker. Das sind Probleme, die kennen die Kids heute auch gar nicht. Nee, weil, ne? Das ist ich guck mal gerade mit meinem iPhone. Für die unvorstellbar, dass man früher gleichzeitig telefonieren und online gehen konnte. Richtig. War ja früher schon total geil, dann mit, als meine Eltern ISDN hatten. Ja, ich und sagen. Wir hatten dann voll früh, weil meine Eltern ja eine Firma hatten. Oh, war geil. Ja, war so schnell, Aber du eben so schön gesagt hast, 2005, wir haben auch genau 2005 schnell das Internet bekommen. Ah, krass, wir hatten eigentlich relativ schnell dann auch DSL, weil, wie gesagt, mit der Firma. Ja, ich glaube, das war auch ziemlich direkt dann, als DSL gab. Ja, aber ja, Online-Gaming auf Konsolen wirklich extrem explodiert, würde ich mal sagen. Das ist auch für viele Spieler auch ein Hauptverkaufsargument geworden. Irgendwann ziemlich schlagartig, fand ich. Merkt man auch allein daran, jedes Spiel kriegt Multiplayer. Ja. Du würdest dich kriegen, wenn man damit nicht vielleicht noch 2-3 Leute mehr irgendwie begeistern könnte oder länger ans Spiel binden könnte. Auch bei Spielen, die wirklich keinen Multiplayer brauchen. Ja. Wobei da muss ich echt sagen, bin ich ein Xbox-Fan, weil das hat die Xbox 360. Das Online-System ist viel geiler als bei der PlayStation. Also ich habe selbst ziemlich wenig online mit der PlayStation gespielt, weil ich einfach keine Leute hatte, muss ich ganz klar sagen. Und mit fremden Spielen ist immer, sind dasselbe. Macht einfach nicht so viel Spaß. Und weil ich ja auch keine Shooter und so online gespielt habe auf der Konsole. Schließt sich schon viel aus. Ist halt dann, macht halt dann wenig Sinn. Aber weißt du, so bei meinem Mitbewohner, der hat relativ viel online gezockt. Oder der eine Mitbewohner hat viel Xbox online gezockt und der andere viel PS3. Da sah das Online-System der Xbox immer runder, einfacher, bedienerfreundlicher und einfach mehr nach, ja, ich kann jetzt mit meinem Kumpel online spielen, ohne dass ich irgendwie mich durch 5 Warteschlangen ja. und Scheiße klicken muss. Wobei ich finde auch, also war runder, stimmt, ist aber vielleicht auch ein bisschen der Erfahrung von Microsoft geschuldet. Man kannte sich durch den PC im Online-Segment besser aus. Ja, und auch natürlich dadurch auch, dass Xbox Live ja schon auf der ersten Xbox drin war und da schon Erfahrung gesammelt. Die PlayStation hatte können, damals ja. zur PS2-Zeit zwar Online-Möglichkeiten, aber nur für ganz wenig Spiele und dann gab es jetzt sonst noch nicht viel Interface oder so bei der PlayStation 2 für. Und ich glaube, ein Hauptaspekt ist auch, bei Microsoft hat man fürs Online-Spielen halt auch schon eine Goldmitgliedschaft gebraucht bei der Xbox. War halt auch einfach mehr finanzielle Mittel da, die man da rein investieren konnte. War mit Sicherheit auch ein erheblicher Punkt. Wobei man halt sagen muss, es war auch qualitativ tatsächlich besser. Also ich finde, sowohl das Angebot wie auch so Serverstabilität waren auf der Xbox meistens besser gegeben. Ja. Ich habe auch ganz, ganz wenig Probleme mit Online-Spielen. Ich habe ja auch nicht so Unmengen gespielt online, aber immer wenn ich halt gezockt habe, so wenig Probleme gehabt, war auch alles immer sehr unkompliziert. Irgendwie da mit Freunden spielen, dann kannst du im Xbox-Dashboard-Menü auswählen, das Spiel joinen, in dem der drin ist und so Kram und wirst automatisch in das Spiel versetzt, in das wirkliche Spiel, in eine Warteschleife, um auf den Server drauf zu kommen oder in das spezielle Spiel jetzt. War sehr, sehr unkompliziert. Ja, ich weiß gar nicht, wie das bei... Ich habe mit der PlayStation überhaupt nicht online gespielt. Ich auch kaum. Also ich habe mal so ein paar Titel versucht online zu spielen, das war ein absolutes Desaster. Du hast aber doch FIFA und so relativ... Ich habe FIFA zum Beispiel online gespielt und das war wirklich echt richtig... Also das ging eigentlich so ganz gut. Was aber echt richtig scheiße war, ich weiß nicht, ob das an meiner PlayStation selbst liegt oder am Server... Dass ich oft bin ich in einem Spiel gejoint und dann so nach 10 Sekunden rausgeflogen und dann habe ich das als Niederlage gezählt bekommen. Schlecht für die Statistik. Und wenn das halt einmal passiert am Tag, wenn ich 10 Spiele spiele, ist das okay. Wenn es aber 8-mal passiert von 10 Spielen, ist das ziemlich nervig. Okay. Aber es könnte auch ein Fehler an meiner PlayStation sein, weil der schmeißt mich zum Beispiel auch immer, wenn ich einen Mediaserver, so Videos stream, mach, schmeißt er mich auch aus dem Mediaserver raus. Könnte also auch an meiner PlayStation liegen. Aber damit habe ich jetzt kein Problem mehr, weil ich habe mir eine Alternative gebastelt. Ja, ich habe auch die PlayStation wirklich nur noch eigentlich eigentlich zum Blu-ray gucken. Ich auch. Kann ich auch ganz ehrlich sagen. Ich wäre alle Multiplattform-Titel auf der Xbox, wenn es geht. Okay. Außer ich leihe die halt irgendwo auch für PS3 von einem Kumpel, aber sonst von dir zum Beispiel, Christopher, der jedes PlayStation 3 Spiel mindestens zweimal besitzt. Nicht ganz. Ja, aber ich spiele halt relativ wenig im Moment. Wenn, dann spiele ich mal eine Runde Battlefield auf dem PC. Und dann habe ich. Morgen Hotline Miami. Und dann habe ich halt einfach, dann gucke ich nur noch Blu-rays. War übrigens auch mein Kaufargument für die PlayStation 3, war, die konnte Blu-rays. Er war halt auch damals mit einer der günstigsten Blu-ray-Player. Also eben, im Vergleich. Ja. Und der Beste in der ersten Generation einfach. Du hast geguckt, geil. Die PlayStation, ich kann zocken, ich kann aber auch noch Blu-rays abspielen. Wenn ich mir Blu-ray-Player kaufe, kostet er auch 600 Euro. Was kaufe ich denn dann? Ja. Wie viele Blu-rays hast du gekauft in den ersten 2-3 Jahren? Keine. Ich hab direkt eine mitgekauft. Ich hab direkt eine kostenlos von Sony mitbekommen, weil die Leute, die im ersten Jahr eine PlayStation gekauft haben, haben bei Anmeldung im PlayStation Network haben die ersten 100.000 Leute, glaube ich, die Blu-ray zu Casino Royale kostenlos zugesendet bekommen. Kein Scheiß. Ja. Ja, ich gut, war ich hatte Dark Knight mitgekauft. War gerade im Steelbook im Angebot für 10 Euro. Ich hatte eine gebrauchte PlayStation gekauft. Die hat dann nur 430 Euro statt 600 gekostet. Okay. Immerhin. Eigentlich Wahnsinn, über was für ein Budget man als Schüler dann zum Teil. Ja, ich war ja Auszubildender. Ja. Ich glaube, ich war Auszubildender, aber wir sprechen als Heizungsbauer von einem auszubildenden Gehalt von im ersten Lehrjahr 280, im zweiten 300 und im dritten 300 irgendwie paar 20, dann bist du aber über dieser Steuerfreigrenze und musst Steuern zahlen und bist dann wieder auf 280. Also ich habe hart dafür gespart. Da hat schon viel Schweiß drin gesteckt. Ja. Ich habe einfach Nachhilfe gegeben, wie blöd. Ja, ich habe damals auch, ich habe lang gespart, habe ein bisschen was nebenbei erarbeitet und ich habe alte Sachen, die ich nicht mehr brauchte, bei eBay verkauft, gerade weil ich ausgemistet geil, hatte. Okay. Aber jetzt nicht explizit nur für die Konsole, weil ich das eh gerade vorhatte und habe das da drüber angespart, weil das war halt als Schüler kein Pappenstiel. Muss dazu sagen, Euro war, ich habe halt auch die Xbox erst dann gekauft, als sie 350 gekostet hat. Dann ging's. Ja. Ich habe halt, wie gesagt, ich habe glaube ich 3 Monatsgelder gespart, hatte dann Geburtstag und dann hatte ich Geld zusammen. Genau, so circa. Ich muss dazu sagen, ich bin auch noch 2 oder 3 Monate nach Release direkt in den Laden und habe eine gekauft. Ja. Ja, normal, oder? Ja. Also bei mir war es dann auch so, ich habe dann dafür einfach Spiele gekauft, wie blöd. Da kam nämlich gerade Halo 3 raus und eine Woche später so Mass Effect und dann noch Assassin's Creed. Hab ich alles direkt gekauft. Vollpreis, rein damit. Hat nicht irgendwie auch die PlayStation 2 800 Mark gekostet oder so? Die PlayStation 3 war so ziemlich. Die PlayStation 3 war auch teuer. Ich habe heute Xbox, noch eine Statistik gesehen. Die Xbox war damals teurer mit 1000 Mark. Da haben wir uns noch zur Marktzeit bewegt und die PlayStation 2 lag, glaube ich, bei 700 oder 800 Mark. Ja, 800 Mark. Alter, ja, 800 Mark als Schüler. Ja, oder 700, ich weiß nicht. Aber die allermeisten PlayStation 2 sind auch verkauft worden, also das Ding unter $150 oder Euro. Ja, ja, dann mit der dritten Slim-Version, keine Ahnung. Ich habe heute zufällig noch eine Statistik angeguckt, wo es auch darum ging, auch so die Preise der Konsolen, die dann kommen, über die wir auch noch reden, so ein bisschen mal inflationsbereinigt hochzurechnen, da schneiden die so schlecht auch gar nicht ab, selbst die Xbox One nicht. Ja, das ist halt ganz viel so. Schön ist, die ersten 5 Konsolen, die oben waren, alles vor meiner Zeit, alles so Sachen, die gnadenlos gescheitert sind. So Sega Saturn und so Kram. Krass. Das kostet inflationsbereinigt. Auf heute haben die Konsolen über $1000 gekostet. Oh. Aktuell gültige Dollar. Also Umrechnung 1:1 in Euro. Ja. 1100 Euro. AKA der Gaming High-End PC. Ja. Vielleicht, wir haben jetzt ganz viel über die Konsolen selbst geredet. Reden wir noch ein bisschen über die Spiele der letzten Generation. Was mich ziemlich geflasht hat, so grafikmäßig, war Final Fantasy 13 auf der PlayStation 3. Das war spielerisch ziemlich scheiße, aber hallo. Ja, weil du jedes einzelne Haar gesehen hast. Ja, toll. Von so japanischen Manga-Girlies. Ja, die Lightning heißen und mit 7 Meter Schwertern kämpfen. Aber ich fand Final Fantasy halt immer cool. Ich fand Final Fantasy immer scheiße. Knall. Echt? Ja. Also ich hab Final Fantasy. Wäre auch kein PlayStation. Genau. Also ich hab ziemlich lang und in ziemlich seltsamen Zuständen zugeguckt, wie meine 2 Mitbewohner irgendwie bei Final Fantasy 12? 10? 10 war das auf der PlayStation 2. Mit dem Typ, ja, der Ball geworfen hat. Genau, mit dem Wasserball. Eigentlich müsste ich das wissen, wahrscheinlich killen die mich jetzt gerade. Auf jeden Fall hatten die irgendwann 180 Spielstunden zusammen und haben irgendwie diesen super Sonder-Ultra-Richter-Boss da gekillt. Nur so viel zu Thema Final Fantasy. Egal. Ich muss kurz nochmal reingrätschen. 180 Spielstunden, wenn du mal WoW gespielt hast, wirkt das so wenig. Ja, ich glaube, ich hatte irgendwie 200 Spieltage bei WoW. Unfassbar, WoW. Aber da hat nur rein. Wobei, da war die Hälfte von AFK rumstehen, wenn du was zu essen gemacht hast oder einfach nur rumgestanden hast und mit deinem Equipment vor was kurz aus dem posen. Ich hab T3 damals, mal T3. Ja, so Kram. Ja. Wenn du einer der besten Charaktere deiner Klasse auf dem Server bist, stehst du immer mit den anderen Besten dieser Klasse auf einem Punkt. Und am Anfang deiner Karriere bist du an so Leuten vorbeigegangen und hast gedacht, wow. Und wenn du später selber einer gedacht hast, hast du gedacht, geil, gleich kommen die Leute vorbei, die denken, wow. was war denn das richtig Bombentitel? Ja, GTA 4 halt. Super. Wäre von mir ein Titel gewesen für eine meiner Kategorien von den Spielen, die ich noch besprechen will. Hype, den ihr nicht nachvoll ziehen könnt. Echt? Ich hatte so Bock auf GTA 4 und GTA 4 hat mich total genervt. Es war ein richtig gutes Spiel, aber war niemals so gut, wie immer getan wurde und hat so genervt, wegen dieser ganzen Scheiße mit dem Handy. Oh, ey, ich habe eine Freundin, oh, ich muss mit der essen gehen, oh, meine Kumpels, oh, ich muss mit denen einen saufen gehen jetzt und Bier spielen gehen. Können. Kein Scheiß, Mann. Ey, wenn ich den Stress haben wollte, dann habe ich halt mein normales Handy angeguckt und habe geguckt, wie Leute was mit mir machen wollen. Das war wirklich was für Leute, die keine Freunde hatten und nur gezockt haben. Aber glaube ich auch tatsächlich der einzige große Kritikpunkt, den man häufiger gelesen hat, weil alles andere, muss ich auch sagen, fand ich die Stadt war schon sehr passend, sehr stimmig. Also war einer der ersten Titel, wo ich mir wirklich dachte, das ist mal ein richtiger Sprung auf eine neue Generation Konsole, auch auf eine neue Generation Spiel. Ich fand halt auch das Missionsdesign so auf Dauer, das war schon abwechslungsreich, aber nicht so unfassbar geil. Ich fand auch von den Charakteren, die fand ich auch nicht so cool. Ich muss also sagen, ich vergötter ja immer noch GTA Vice City. Ja, ja, okay, das liegt aber auch an dem 80er Flair. Das liegt an der Musik. Ja, klar. Das ist so ein bisschen. Die Iren waren geil in GTA 4. Die Iren Family, die war großartig. Stimmt, war wirklich großartig. Ich fand ja auch, das war ein richtig gutes Spiel, aber ich habe diesen, eins der besten Spiele aller Zeiten halt niemals gemacht, weil es war nicht ansatzweise beste GTA. Also, eines der besten würde ich jetzt auch nicht. War auch sehr gut, aber da ist echt zu der Zeit wirklich ein Hype drum gewesen. Ja. Das war kurz nachdem ich die Xbox gekauft habe. Das kam auch echt früh für die PS3. Ja. 2008. Sommer 2008. Ja, man muss auch dazu sagen, war einer der früheren Titel. Also ist natürlich mit jetzigen Maßstäben gemessen auch nochmal. Man hat mittlerweile einfach mehr gesehen. Das war damals schon ein ziemliches Brett, fand ich. Also ja, ich fand auch. Ich habe das tatsächlich halt nicht komplett durchgespielt beim ersten Mal. Ich habe dann irgendwann nochmal ein Stück hingelassen und habe dann 2-3 Monate später noch so den Rest gespielt. Ich habe zweimal durchgespielt. Also ich habe auch, glaube ich, zweimal durchgespielt, aber ich hatte auch so beim ersten Spieldurchgang zwischendurch mal so ein bisschen so ein Gefühl von, Luft ist ein bisschen raus, aber also war trotzdem doch eines der besseren Spiele, die ich auf der aktuellen Konsolengeneration gespielt habe. Und allein ist es geil, wenn du einfach mit einem heißen Schlitten durch die Stadt pitzt und Leute abballerst. Ja, also das sind halt Sachen, dafür könnte ich mir nochmal Vice City rauskramen. Ja. Ich hatte mal Vice City Spielstand mit 98% Fortschritt, da haben mir nicht mehr viele Sachen gefehlt. Da war eigentlich alles, Vice City habe ich so oft gespielt. Großartig. Wahnsinn. Ein richtig krasses Brett war natürlich, ist die Uncharted-Reihe für mich. Definitiv, ja, fand ich. Der zweite Teil. War gerade der zweite Teil. Der zweite Teil ist wirklich rausgeheilt. Der zweite Teil ist wirklich rausgeheilt. Der erste war ein gutes Spiel, hat unterhaltsam, interessantes Setting, neue Sachen, war wirklich cool. Ja, war vor allen Dingen mal toll in Sachen Story und auch Charaktere, weil auch die Nebenfiguren mal ähnlich wie bei einem guten Film oder Buch auch mal gut dargestellt wurden. Man hat sich Mühe gegeben, auch die Nebenrollen sympathisch rüberzubringen. Ja. Vielleicht bevor wir weiterhin kurz, sollen wir uns auf einigen Spoiler mal irgendwas von Spielen oder nicht? Die Titel hat doch jeder gesehen. Jetzt die Generation ist doch ältere Titel schon. Ältere Sachen denke ich schon, aber so Sachen, die jetzt erst in den letzten 2-3 Monaten erschienen sind, vielleicht ein bisschen vorsichtig. Dann sprechen wir hiermit eine Spoilerwarnung aus für weitere Spiele etc. Ja, aber Uncharted 2 war dann natürlich ein richtiges Brett. Also Uncharted 2 war ultra. Das hatte man zu der Zeit so noch nicht gesehen. Nee, habe ich die Inszenierung, die Grafik, die Schauplätze, die Klettereien, die jetzt jeder schon wieder für viel zu einfach und so fällt. Das war damals großartig. Ja. Also, oder immer noch, aber. Auf jeden Uncharted 3, ey, wie du da mitgefiebert hast gegen Ende. Ich wollte gerade sagen, am Ende war. Der Endboss war halt auch so unfassbar behindert. Ja. Dieser Endkampf, der war so scheiße. Ich fand schon das Ende hin in der Stadt, die Gegner fand ich auch schon nervig. Fand aber auch im ersten Teil die Monster schon ein bisschen nervig. Also gut, wobei das fand ich im zweiten Teil noch ein bisschen besser umgesetzt. Also ich fand die Monster... Ja, es war halt so ein super Gag, um nochmal Gegner einzubauen, die halt noch viel mehr aushalten. Ja. Weil die halt Holzrüstung anhaben, Genau. Ja. Genau. Weil Holzrüstung einfach besser schützen als Kevlar. Allerdings hatte das Spiel so viele Highlights, dass ich das gerne Ja, natürlich. Also wenn natürlich. Schon der Anfang war großartig, genau. Wenn man schon überhaupt an den Trailer denkt und genau, das war der Spieleinstieg. Anfänge haben sie halt lang wirklich groß hingekriegt bei Spielen. Da gab es ein paar Uncharted, der Anfang war großartig. Ja. Das muss ich gerade überlegen, was ich noch erwähnen wollte. Da waren so ein paar Spiele, die am Anfang... Der Anfang von Mass Effect 2 war überragend. Unglaublich gut. Sofort Gänsehaut. Ja, da sind wir auch schon bei der nächsten Reihe, die für mich wirklich alles überstrahlt, weil diese Generation kam. Mass Effect, gut, ich habe mir dafür eine Xbox gekauft. Alter. Ich bin halt erst mit dem zweiten Teil eingestiegen, weil erst der auf der PlayStation 3 erschien. Ich auch, und der war echt krass umfangreich. Ja, einfach. Ja, super. Ja. Der erste Teil ist ein bisschen anders, war nicht so glatt poliert, bisschen rollspielmäßiger. Ja, ich habe auch einen PC mit. Hat echt Fehler gehabt zum Teil, aber war... Hat echt eine geile Story gehabt damals. Das hatte ich komplett weggeflecht. Dieses Universum einfach. Ja. Das ist so tief. Da ist wirklich Tiefe in dem Universum drin. Ohne Ende. Ich sag dir, wenn so ein Spiel wie Mass Effect über Star Trek-Universum käme, hätte ich kein Leben mehr. Aber genau das ist, das braucht gar nicht, weil das Mass Effect-Universum für sich selbst stehen kann. Ja, das ist das Geile da dran. Ja, aber Star Trek kenne ich halt alles. Ja, von. Natürlich. Aber das war das Geile Mass Effect, du hast halt alles kennengelernt. Und ja, aber finde ich auch, also ich finde auch, man kann das vom Aufwand wirklich schon so vergleichen fast, auch wenn ich mich jetzt weiter aus dem Fenster lehne, aber wenn man alles mitgelesen hat, was man auch gefunden hat, über alle Planeten, über alle Rassen, also es hat unglaublich interessant gehabt und es hat wirklich ein riesen Universum geschaffen für den Spieler, in dem man sich so richtig und du hast halt nicht gedacht, boah, leck, ey, schon wieder genau die, der Archetyp von Alien-Rasse und so, du hast gedacht, oh, das ist interessant. Ja, auf jeden Fall. Definitiv, zum Beispiel eine Alien-Rasse, die nur irgendwie, oder die immer so redet, dass sie ihre Gedanken in dritter Person noch mitteilt und so. Dieser denkt, der eine, der vor ihm steht, ist ängstlich oder so. Ich fand es einfach geil, ich finde immer noch geil. Ist auf jeden Fall sau cool, ja. Halt mich immer noch, der Anfang vom zweiten Teil. War. Shepard, ey. Riesig, beziehungsweise bei mir Femme, also ich habe ja eine weibliche Commander Shepard gespielt, aus dem einfachen Grund, dass ich A, lieber einer Frau 70 Stunden auf den Arsch gucke, habe ich mal tatsächlich als Argument von jemandem gehört, der in WoW nur so weibliche Nachtelfen und so gespielt hat. Ja, ich gucke halt lieber beim Spielen einer Frau auf den Arsch. Ja, aber weil ich einfach finde, in ganz vielen Spielen oder in wenigen Spielen gibt's halt gute weibliche Hauptcharaktere. Ja. Wir haben immer diesen männlichen Held und so. Und deswegen fand ich das in Mass Effect cool, dass du die Wahl hattest. Ich habe bei mir den großen Fehler gemacht. Ich habe Mass Effect 2 ja angefangen. Ja. Und dann wusste ich noch nicht, wie unüberragend geil das Spiel ist. Und dann habe ich so einen Typ gebaut. Der sah einfach aus wie so ein Zuhälter. Hatte so eine Glatze und so einen Pornobalken und war so... Ah. Ja. Mit dem sollst du die nächsten 60 Stunden... Ja, genau. Das war das Problem. Der war so ein richtig eklig Typ. Der hat halt echt wirklich... Du kennst bestimmt das großartige... Du warst ja auch auf der WG-Pornobalken-Party. Ja, ja, ja. Und ich habe einen Mitbewohner, der hatte auch eine Glatze und einen Pornobalken. Und genau so sah der Typ aus, ey. Oh, Junge, ey. Lass mich. Und ich hab halt echt irgendwie, ja, ich hab nicht irgendwie 100 Stunden das Spiel gespielt, aber ich hab wirklich lang gespielt. Und ich hatte immer den Typ als Hauptcharakter und ich hab mich so gehasst dafür, ey. Ja, aber ich meine, auch Mass Effect, die Charaktere, die Nebencharaktere zum Teil auch, die du zum Teil über diese ganzen drei Spiele hattest, ey, Garrus, Alter. Ja, Garrus, stimmt. Und in der dritten, ich meine, das Ende hat viel Kritik eingesteckt, das ist sicher nicht perfekt, ich finde das Ende okay, vom dritten Teil jetzt, da gab es ja riesen Aufstand und ich habe auch keinen Bock, das große Thema zu sehen. Ich fand es okay, hab mir die Spielerei auch nicht versaut, weil die stärksten Szenen in den ganzen Spielen war eigentlich nie das Ende. In keinem von den drei Spielen war das Ende das Beste. So, es war immer zwischendrin so Szenen auch einfach. Was da so auf das Ende hinführen. Du bist mit Garrus nochmal auf der Citadel und pilzt da so durch mit so einem Speeder und hältst dann irgendwo einfach an, halt zwei Tage bevor es darum geht, das Universum zu retten, und dann ballerst du nochmal mit so Scharfschützengewehren auf so Dosen mit deinem Kumpel, weil das wirklich, der ist halt wirklich zu einem Freund geworden über den Verlauf von den Spielen. Ganz großartig, wirklich. Mass Effect könnte ich einen eigenen Podcast von 7,5 Stunden machen. Ja, ich glaube auch. Tatsächlich habe ich mich auch, nachdem wir beide Mass Effect 3 durchgespielt haben, mit einem anderen Kumpel von mir, der die Serie auch so abgefeiert hat, wir haben uns wirklich einen Abend Zeit genommen und haben einen Abend nur über Mass Effect geredet. Weil es so geil war, weil es so gut war, immer noch so gut ist. Wie und ich fiel das irgendwann auch nochmal durch. Okay, also die Spielreihe war nicht perfekt, aber Story und Charaktere und also muss man sagen, Gameplay großartig. Oh, Mass Effect 3 hat ja dann diesen Multiplayer gehabt, der so ein bisschen strukturiert war, die, wie der Horde-Modus in Gears of War. Also kamen halt immer so Wellen von Gegnern und der hat echt Spaß gemacht. Viele haben so einen Aufschrei, oh, du hast Vorteile im Singleplayer, weil du im Multiplayer spielen musst und so. Und der hat echt Spaß gemacht. Ich habe den danach auch noch ein bisschen gespielt mit dem Po und so. Der hat so viel Spaß gemacht. Wir haben wirklich, ich habe den bestimmt 20, 30 Stunden gespielt. Das war super cool. Das war Third-Person-Shooter mit Fähigkeiten, die Wellen kommen. Ja, stimmt. Gute Technik, du konntest Waffen-Upgrades finden, total random und voll schwer, da gute Sachen zu kommen. Und das hat auch abhängig davon gemacht, wie gut deine Charaktere waren. Aber trotzdem, das hat echt Spaß gemacht. Wann finde ich so ein richtig Bombentitel auf der PS3? Bombentitel. Dark Souls. Ja, Demon's Souls und Dark Souls war so. Scheißspiel, ey. Ja. Max hat ein schwaches Pläschen. Ja, Hassliebe ist da, glaube ich, so das richtige Wort auch. Ja, doch Demon's Souls war seit langem mal wieder so ein ganz großer Titel, der mich richtig fasziniert hat. Kam so ein bisschen schleichend, muss ich auch sagen. Also ich hatte mal über einen Freund davon erfahren, bevor das Spiel bei uns erschienen ist. Gab es dreiviertel Jahr oder ein Jahr vorher schon eine US-Version als Import. Und das war einfach mal wieder was für Core-Gamer. Das fand ich ganz schön, weil viel doch sehr, sehr einfach geworden ist in der aktuellen Generation, viel auf die breite Masse ausgelegt war. War das mal wieder ein Titel, der wirklich ein bisschen mehr Können noch einfach abverlangt hat und auch, dass man sich ein bisschen eingehender damit beschäftigt. Also das war nicht so, dass man das angemacht hat und hat sofort in den ersten 2 Stunden hat sich super zurechtgefunden und ist da super durchgelaufen. Man musste sich wirklich ein bisschen intensiver damit beschäftigen, mit der Mechanik vertraut machen, mit dem Kampfsystem vertraut machen und vor allen Dingen auch mit den Gegnern. Das war halt so ein ganz, ganz großer Punkt in dem Spiel, da es keine Checkpoints gab, wo man immer wieder zum Anfang von einem Level zurückversetzt, wenn man gestorben ist. Und das hat irgendwo auch den großen Reiz ausgemacht. Und du hast auch alles verloren, Mühe, ne? Zu geben. Ja, teilweise. Die Mechanik war halt so, dass man gesammelte Seelen von gefallenen Gegnern benutzt hat, um Gegenstände zu kaufen in dem Spiel oder seinen Charakter halt zu verbessern. Und die Seelen sind verloren gegangen, wenn man gestorben ist. Man hatte allerdings die Möglichkeit, noch einmal an der Stelle, wo man gestorben ist, vorbeizulaufen, die nochmal einzusammeln. Außer man ist bei dem Versuch, die Seelen zu erreichen, nochmal gestorben, dann waren die Seelen halt verloren. Hatte einen sehr hohen Frustfaktor, hat einem aber auf der anderen Seite eine unheimliche Befriedigung, wenn man dann mal über einen gewissen Punkt hinauskam. Also wenn man dann eine Stelle geschafft hat, an der man vorher mehrmals gescheitert ist, also für mich ganz, ganz großer Titel gewesen, weil das halt mal einfach wieder was völlig anderes war. Nachdem Jahre wirklich immer mehr einfache Spielmechaniken kamen, war das dann doch mal wieder so ein Schlag ins Gesicht zwar auch irgendwo, aber hat einem viel gegeben. Man hat auf jeden Fall für Geld viel bekommen, muss man sagen. Die Spielzeit war sehr anständig, es hat einen stark gefordert. Also für mich. Ja, ich hatte Demon's Souls, habe ich angezockt, bin aber dann irgendwie auch, habe glaube ich so 1-2 Stunden geschafft und bin immer zu demselben Typ hingerannt und immer wieder gestorben und habe wirklich alles ausprobiert, den Typ zu killen. Wirklich, und ich bin wirklich kein schlechter Gamer, will ich jetzt behaupten, aber ich habe wirklich echt alles ausprobiert mit Rollen und Wegrollen und Schlagen und Bam und Blocken und weiß ich nicht. Aber der Typ hat mich immer one-hitted. Die ganze Zeit. Und dann habe ich einfach gesagt, nee, Tobi. Nee. Das ist nichts für deine Nerven. Das ist einfach nichts für mein Herz. Und da brauche ich meine Herztropfen, habe ich nicht dabei. Ich kann das auch voll und ganz verstehen. Also ich hat die Diskussion. Hat ich das mit sogar von dir ausgeliehen? Kann sogar gut sein. Ja. Ja. Ich hatte die Diskussion mit vielen Leuten im Freundeskreis, die halt wirklich, denen war der Frustfaktor einfach zu hoch. Muss man ganz ehrlich sagen. Und die wollten sich auch einfach nicht so intensiv damit beschäftigen. Wobei ich halt sagen muss, also gerade das finde ich hat den Reiz ausgemacht. Weil ich kenne viele Leute, die spielen ihre Spiele auf dem Einfachmodus, auf dem Automatikmodus. Und ich finde, ja, das ist. Ja, aber ich kenne tatsächlich Leute, die wollen bei einem Spiel nicht sterben. Die wollen das in einem Fluss durchspielen. Das ist im Prinzip für die wie ein bisschen interaktiverer Film und damit haben die genug. Aber ich finde, das. Gerade das unterscheidet die Medien ja doch noch so ein bisschen voneinander. Ja. Ich kann noch zu Dark Souls sagen, ich habe mir Dark Souls vor 2 Wochen auf Xbox Live runtergeladen für 10 €. Ich bin immerhin eine Stunde weit gekommen. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich habe in den 2 Stunden das Spiel schon so hassen gelernt, aber ich konnte nicht aufhören. Ich habe gedacht, oh nee, und ich habe auch nicht immer so gedacht, oh scheiß Spiel, was bist du so kacke, warum? Ich habe so gedacht, wenn ich da einen Tick schneller gerollt hätte, genau, so, und dann, genau. Und dann hab ich so gedacht, ein Versuch mal, komm. Ja. Und dann hab ich in diesem ersten Gebiet gibt's ja so einen Boss und so dieses Tutorial quasi gespielt. Und das hat mich echt 1,5 Stunden beschäftigt. Das war halt auch der große Motivationsfaktor davon. Das Spiel an sich war sehr, sehr schwer, aber eigentlich nicht unfair. Also es war dann meistens so, dass man festgestellt hat, generell lag's dran, dass man zu unvorsichtig war oder gut, bei neuen Gegnern musste man irgendwie erst die Angriffsmechanik ein bisschen studieren. Ich glaube, in der Hinsicht hat Rain den WoW viel gebracht. Ja. Auch einzelne Prozentpunkte kämpfst und viel Zeit rein investierst. Und aber es gab so viele Highlights. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schwierig jetzt. Gut, für mich ist aber auch jedes Spiel ein Highlight. Ich weiß, als nächstes Spiel in den Ring Alan Wake. Ja, das war wirklich großartig. Großartig, oder? Da habe ich sogar gespielt, obwohl ich keine Xbox habe. Kennt vor allen Dingen auch so viele Leute, bei denen irgendwie die Freundin mal zugeguckt hat oder so. Während Alan Wake. Ich kenne echt 3-4 Leute, bei denen das war. Und bei mir war es nämlich genauso. Ich hab auch Alan Wake immer nur gespielt, wenn draußen dunkel war, weil Rollladen runter, das hätte nicht gewirkt. Es musste draußen dunkel sein. Wenn ich rausguck, dann war es dunkel draußen. Alan Wake hat nicht diese, wie so Dead Space zum Beispiel, zu Dead Space können wir gleich auch noch kommen, aber die sind diese Schockeffekte, die ich so wirklich so, wow, weggerissen habe, sondern hat eher irgendwie so funktioniert über so eine unterschwellige Unsicherheit, was wirklich Sache ist, was ist real, was ist Fiktion. Ja, du warst immer so ein bisschen im Unklaren und bist durch diese Wälder gegangen mit so einer Taschenlampe. Es hat auch wirklich großartig funktioniert. Ja. Dass ich zumindest immer mehr Angst hatte, dass mir die Batterien für die Taschenlampe ausgingen, die Schüsse für oder die Munition für die Gewehre oder Pistolen etc. Ja, ich fand auch eine ganz, ganz tolle Sache zum Thema Spannung bei dem Spiel war dieser erzählerische Clou, dass man häufig Buchseiten gefunden hat, die vorab schon mal die Situationen andeuten, die man als nächstes erleben wird. Das hat unheimliche Spannung aufgebaut, wenn man dann in eine Situation kam, von der man ähnlich gelesen hat, aber nicht genau weiß, ob die auch wirklich so abläuft. Ja, auch das Setting allein. Dieser Nadelwald. Nordwestliche Seen- und Nadelwälder-Setting gibt's in Spielen und Filmen, auch in Filmen relativ selten. Ja. Und ich finde das absolut großartig irgendwie. Liegt halt auch einfach näher. Es ist was Vertrauteres von der Umgebung, sage ich mal. Das ist eigentlich so ein Ort, wo ich gerne Urlaub machen würde. Und dann spielt sich das da ab und dann wirst du da so rausgerissen. Also, weil dann willst du da keinen Urlaub mehr machen, weil da ist diese Dunkelheit, die irgendwie Sachen besessen. Ja, ist wunderbarer ein Titel. Krasser Titel. Ich hab großartig. Ich glaube, ich kenne auch niemanden, der das gespielt hat und gesagt hat, nee, das war scheiße. Ja. Das fanden wirklich alle. Tim fand es nicht so echt? Gut. Okay. Ja. Ja, also für mich absolut nach Mass Effect vielleicht sogar so ziemlich der beste Titel letzte Jahr. In dem Genre sind wirklich für die Xbox, was kommt denn jetzt als Gegenargument? Nein, nix. Quatsch. Ja, ich hab schon gedacht. Wo wir in dem Genre sind, können wir natürlich auch direkt Dead Space reinschmeißen. Ach, okay. Wirklich, also, das Spiel hat wirklich in mir, weiß ich nicht, ich hatte so krass Angst. Jetzt müssen wir gerade die Katze reinlassen. Moment. Alle laufen zur Tür. Die Katze hat einen Plasma-Cutter. Wow! Das ist schon drin. Ja, weiß ich nicht. Ja, Dead Space war krass. Am Anfang war es wirklich extrem. Also die ersten 3, 4 Level und so. Der erste Teil Dead Space, ey. Wir haben halt auch viel mit Tim gezockt und dann immer so ein bisschen gezockt und halt wirklich im Dunkeln. Und ich musste echt ab und zu aufhören, weil ich glaube, ich hatte Herzstillstände oder so. Meine ganzen Gliedmaßen waren kalt. Und ich hatte so kalte Schweißausbrüche und so. Ja. Irgendwie, das Spiel war absolut krass. Also ich fand auch gerade, was so Sounddesign anging, immer da ganz schön vorgelegt. Also gerade auch so mit Soundsystem oder Leute, die gerne über Kopfhörer gespielt haben. Ich. Also da jetzt bist du mit Kopfhörern. War schon heftig. Hölle, Wobei ich muss sagen, so zum Ende des Spiels hat er zum Bogen geschlagen. Ist ja auch actionorientierter. Genau, da wurde es actionorientierter. Aber genau im, ja, ich meine jetzt im ersten Teil. Der zweite Teil war mit dem von vornherein so ein Stück weit zu. Ja. Den habe ich noch nie durchgespielt. Ich habe den immer noch zu Hause stehen. Der zweite Teil war halt schon wieder sehr viel. Aber der erste hat so auch einen perfekten Bogen geschlagen. Ja. Du warst wirklich so zwei Drittel oder so immer in dieser Angst und dann hast dich so langsam dran gewöhnt und dann wurde es actionlastiger. Da hat das Spiel aber auch einfach gut funktioniert und hat Spaß gemacht in diesem actionlastigeren Teil. Oh, alter Fahrstühle, ey. Wie ich Fahrstühle gehasst habe in dem Scheiß Spiel. Ich hasse Fahrstühle in Spielen sowieso immer, wenn sie nach unten fahren. Weil nach unten bedeutet immer noch eine Ebene tiefer, wo es schlimmer sein kann. Man muss aber sagen, Mass Effect war, glaube ich, auch das erste Spiel, wo ich mir als Spieler dachte, gerade am Anfang. Dead Space. Man wird in dieses Setting geworfen im Weltraum. Man ist am Anfang nicht bewaffnet und denkt sich in so einer Situation, okay, jetzt kommt erstmal ein Tutorial. So furchtbar Schlimmes passiert auch nicht, weil es wird einem ja erstmal erklärt. Und das war, glaube ich, das einzige Spiel auf der aktuellen Konsolengeneration, wo man sofort am Anfang sterben konnte, wenn man nicht sofort losgerannt ist. Ja. Und das ist mir auch prompt passiert, muss ich ehrlich gestehen. Da war schon direkt so die Marschrichtung klar. Ja, das war extrem, Dead Space. War auf jeden Fall krass. Also, ja, sehr gut. Ja, ich hatte wirklich richtig Angst. Ja. Also, ist allerdings auch, muss man sagen, finde ich ein Genre, das generell ein bisschen kürzer kam auf der aktuellen Konsolengeneration. So der klassische Survival-Horror oder generell Horrorspiele ein bisschen dünn. Resident Evil war zum Beispiel eine bodenlose Frechheit. Genau, war jetzt... Der fünfte Teil war im Koop ganz amüsant. Fand ich auch. Ja, das stimmt. Als allein die Szene mit der Brücke, sehr, sehr gut, wo man den Kollegen in die Brücke runterfallen lassen konnte, diese Klappbrücke. Wer hat das nicht gemacht? Ach, schön. Also da muss man schon sagen, das ist ja auch ein großes Thema gewesen bei der aktuellen Konsolengeneration, Koop-Spielen. Oh, Army of Two war großartig. Also Army of Two 2. 1 war scheiße, 2 war geil, 3 war wieder scheiße. 3 auch verkauft. Ja, wenn wir bei Koop sind, dann sind wir auch umgehend bei Gears of War. Auch, geil, dann will ich gerade noch einhaken, im ersten Gears of War, weil wir eben beim Thema Erschrecken waren, gab es so eine längere Passage, wo du nicht in Dunkelheit gehen durftest, weil dann kamen die Vögel oder so Fledermäuse. Da habe ich mit einem Kumpel von mir durchgespielt, aus so einem Dunkeln, und danach sind wir in die Küche gegangen, und da war wirklich so viel aus der Küche, so ein Lichtschein, so ein schmaler Streifen, und wir sind penibel in diesem blöden Streifen Licht in die Küche gegangen, so nach dem Motto, es war auch wirklich, wir haben halt die Zwischensequenz, da ist sehr vorher so eine kurze wieder, die reden ja immer, während du gehen kannst, reden die irgendwie mit dem Headquarter und sind so am Funken. Und wir gehen so da. Und dann auf einmal kommen halt diese Viecher runter, wir sind tot. Okay, neu geladen. Nochmal so, sind so am Hören. Und ich sehe, wie mein Kumpel irgendwie so in Richtung Dunkelheit geht. Und auf einmal wird so gerufen, nee, geh nicht in die Dunkelheit, da kommen die Vögel. Ist so raus, keine Ahnung, Gears of War 1 hat mich auch total geflasht damals. Der Koop ist vom Technischen her so gut wie kein anderer Koop diese Generation überhaupt. Ja, Gears of War verliert so wenig an Performance und Grafikleistung im Koop. Wenn ich das vergleiche zum Beispiel mit Halo, und Halo ist auch im Koop super, aber da bricht die Grafik einfach zusammen. Ja. Und bei Gears of War, das läuft so gut. Der geilste Splitscreen haben wir immer noch die Lego-Spiele. Ah, schön, ja. Das ist echt so, ey. Die sind super geil im Splitscreen. Ich habe, glaube ich, Fluch der Karibik mit einem Kumpel gezockt. Und da ist halt total geil, weil du so diesen Zusammenlauf-Effekt hast. Ja. Und dieses ist echt einfach cool gelöst. Warum das nicht irgendwie bei richtigen Spielen so gemacht wird? Vielleicht, um nochmal kurz zu Gears of War zurückzukommen. Ja. Kettensägen, Bayonett. Kommen nicht im Mund. Ist dafür, glaube ich, zum größten Teil indiziert worden. Ja. Ich kann bis heute nicht nachvollziehen, weil als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich laut gelacht, weil es so überzeichnet ist. Aber das ist auch so großartig. Ja, aber das ist so, Jugendschutz wäre, glaube ich, auch so ein Thema, da könnten wir uns stundenlang so drüber unterhalten. Gerade jetzt auch im Hinblick, dass der dritte Teil dann hier erschienen ist, der jetzt nicht wirklich zimperlicher war. Nee. Muss man halt sagen. Kommen dann auch Leute von hinten mit der umgedrehten Kettensägen. Ja, genau. Großartig. Gears of War hat sich auch einfach super gespielt. Hat sich wirklich gut gespielt. Gears of War hat auch einfach diese ganzen Deckungs-Third-Person-Shooter. Ja, muss man auch sagen, hat das Ganze ein bisschen revolutioniert. Also den habe ich auch gern gezockt mit einem Kumpel, weil halt war ein Third-Person-Shooter. Ja. Kein Ego-Shooter und er hat sich halt einfach. Ist das Horde-Mode? Nee, Horde kam im zweiten Teil. Das war dann Gears of War 2 oder 3. Zwei. Also im zweiten Teil kam der Horde-Mode zum ersten Mal. Oder dann halt auch 3. Ich weiß gar nicht, was wir gespielt haben. Aber mit dem immer abends Horde gezockt, da, keine Ahnung, ein, zwei Stündchen, das hat einfach super viel Spaß gemacht. Gears of War war großartig. War natürlich auch Grafik-Show auf ohne Ende. Ich fand aber, muss ich auch ganz ehrlich sagen, gut, die Story war immer so nicht so wirklich gut. Die Charaktere waren so, so unfassbar platt eigentlich auch nicht. Also es war halt guter Shooter-Durchschnitt, sage ich mal. Und dann gab natürlich den Coltrane. Wirklich, eine der absolut besten Szenen aus allen Spielen dieser Generation ist in Gears of War 3, wenn du als Marcus Cole nochmal in dieses Stadion gehst, der ist ja Ex-Football-Spieler, also Verschnitt, und dann musst du so eine Bombe da durchtragen und dann ist wie auf so einem Football-Fact, ich spiele Football, ich liebe Football, aber trotzdem, das ist so geil und der ganz Stadion so Coltrane, Coltrane, großartig. Ja, der Coltrane, super Reihe. Ja, ich mag hier so vor. Auf jeden Fall. Wir haben viele Shooter angesprochen, ne? Viele Shooter jetzt? Ja, schon irgendwie. Ja, okay. Ego-Shooter noch gar keine? Doch. Nee, noch keine. Ja, siehst du, weil das Genre einfach nicht geil ist. Ja, wobei man schon sagen muss, aktuelle Konsolengeneration hat schon ein paar sehr gute hervorgebracht. Also ich muss sagen, Call of Duty 4 Modern Warfare 1 war gerade bei Multiplayer damals auch umgeblasen. Schon ziemlich. Also, gut. Ja, Call of Duty Modern Warfare hat ja wirklich eine ähnliche Wirkung damals gehabt wie Uncharted ein bisschen später. Ja. Das hast du einfach so noch nicht gesehen gehabt. Jetzt siehst du das ständig, aber das hast du damals noch nicht gesehen gehabt. Ich war immer mehr der Freund von so Battlefield-mäßig dann, aber halt ein bisschen größer, ein bisschen langsamer. Okay. Aber gut, bei Modern Warfare, gerade auch im Singleplayer, die Inszenierung ist. War schon sehr gut. Ja. Großartig. Das wurde auch dann nicht mehr besser. Es wurde immer extremer, knalliger, bunter, aber es wurde nicht mehr besser. Da muss man sagen, hat eine zunehmende Titelanzahl, wurde ein bisschen einfallsloser. Inszenierung war immer noch pompös. Es wurde halt immer pompöser, aber nicht besser. Genau. Also Modern Warfare hat ja auch einfach so eine ganz intensive Atmosphäre an vielen Stellen gehabt. Ja. Die Chernobyl-Level natürlich vorneweg, aber auch so die anderen Level. Und ist über die anderen Titel verloren gegangen. Da wurde halt alles noch extremer und verstärkt. Jetzt ja sogar mit einem Hund. Jetzt mit Hund im nächsten Call of Duty. Im nächsten Call of Duty gibt es einen Hund. Den Trailer noch nicht gesehen, nur den ersten mit dem. Als Vorbesteller bei GameStop gibt es dann den Hund als spielbaren Charakter. Nee, Quatsch. Vielleicht noch zum Thema Ego-Shooter, die Orange Box. Ja. Auch großartig. Auch, Half-Life 2 für mich ja sowieso mit Halo 1. Das hat so ein bisschen Kinder. Ist ja immer Half-Life 2 für mich der beste Shooter überhaupt. Großartig einfach. Also Half-Life 2 hat ja auch, also war ja nicht neu dann in der Orange Box. Aber mit den Episoden 1 und 2 noch. War auch, glaube ich, mit eines der besten Gesamtpakete für die Konsole. Es war so schnell, so günstig. Ja. Ich habe mal ziemlich viel Portal gespielt. Ich auch. War auch so. Ja. Wirklich für mich die Überraschung schlechthin. Ne? Ich habe jetzt auch einen Kumpel hier, der hat gesagt, ja, hier ein Kumpel kommt, was spiele ich denn mit dem? Hat direkt Portal 2 in die Hand gedrückt, spielt das. Ultra geil, super. Ja. Macht super viel Spaß. Und aber ist auch ein bisschen was fürs Hören. Ja, das war auch ganz schön, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und auch mal Spiele gibt so abseits vom einfach alles Niederschießen. Also gerade auch so, weil ein Koop-Modus hatte, wo man gemeinsam so ein paar knifflige Aufgaben lösen musste, ein bisschen nachdenken musste, weil das dann doch, das ist eher selten. Ja. Ich fand ja auch Little Big Planet 2 saugeil. Ja. Unglaublich schön. Spiel. Das war auch ein super Spiel, cool. Das war ein Spiel, das auch die Freundin gerne mitspielt. Ja. War echt. Meine damalige Freundin hat ja selber immer so gespielt. Die braucht ja nicht so Casual Games. Du Glücklicher. Ich glücklicher. das war ja noch so ein Titel. Ich weiß gar nicht. Ja. Ich finde, bei Shooter müssen wir natürlich auch noch über Halo reden. Ja. Der Halo-Fanboy, Wer sich für Halo nicht interessiert, überspringt die nächsten 25 bis 30 Minuten. Fangen wir mal bei Halo 1 an. Okay. Also Halo 3 war super spaßig, vor allem auch im Multiplayer. Ich habe auch so viel Halo 3 One-on-One im Splitscreen gespielt, einfach, weil wir uns das immer gegeben haben. Nur mit Scharfschützengewehren und diesen Schwertern als Standardausrüstung mit einem Kumpel stundenlang. Eins gegen eins. Einfach weil Gaudi war ohne Ende. Halo hat natürlich auch einen coolen Koop gehabt, der echt gut funktioniert. Vier Spieler Koop auch. Ja, ist auch einfach Gaudi. Ja, das war auch eine ganz tolle Option, fand ich, dass man das Spiel sowohl im Splitscreen Singleplayer zusammenspielen konnte, online zusammenspielen konnte, nicht nur den Multiplayer, auch den Singleplayer. Ich finde, das macht ganz viel aus, dass man da die freie Wahl hat, alleine oder mit Freunden zu spielen, weil man halt dann auch im Singleplayer gemeinsam die Geschichte erleben kann. Das ist auch nochmal was anderes, wie immer in so einem kompetitiven Modus gegeneinander zu spielen. Ja, und Halo, okay, ich muss doch bei Halo 1 kurz anfangen. Ich habe damals Halo 1 auf dem PC gespielt und da war ich 14 oder so, von irgendeinem Kumpel geliehen. Tatsächlich geliehen, nicht gebrannt. Der hat mich aber auch gleichzeitig dazu genötigt, die Doom 3 Alpha zu spielen. Also in Software, wenn ihr mich verklagen wollt. Ich finde Rage gut. Oh, Rage müssen wir gleich mit mir reden. Aber Halo 1, und du landest ja nach der ersten Mission bisher in so einem im großen Schiff, weil irgendwie Probleme hat und da am Abstürzen ist. Und danach landest du mit dieser Rettungskapsel auf dem Halo-Ring. Und du kommst aus dieser Rettungskapsel raus und ich habe mich einfach umgeguckt und habe so hochgeguckt. Oh, und war einfach so eine Ringwelt. Ich war so geflasht davon. War wirklich so, oh, hier gibt es alles zu entdecken, alles fremd und neu. Und einer der ganz, ganz prägenden Momente meiner Spielerkarriere. Und seitdem bin ich, auch weil der ganze andere Spiel wirklich super ist, riesen Halo-Fan. Bin noch bei Halo 1. Hat immerhin geschafft, in der Zeit aufs Klo zu gehen. Zwei Teile hier draus machen. Und der dritte Teil war auch gut, war nicht ganz so super emotional. Dann war von der Kampagne her ganz okay, der Multiplayer war großartig. Und dann kam ja Halo Reach. Und da habe ich halt, muss dazu, auf der Gamescom angestanden, um von zwei Entwicklern da Autogramme zu kriegen. Und dann habe ich halt den auch genau diesen Moment mit dem Halo 1 aus dem Ring rauskommen und so, rauskommen und den Ring sehen, erzählt, und dann meinte, you're gonna see a lot of that in Halo Reach. Und das hat wirklich gestimmt. Ja. Und ich habe auch die Halo-Bücher damals so als 14-Jähriger halt dann gelesen und find das Universum halt immer noch cool. Und da ging es ja auch, diese Schlacht um Reach, die in Halo Reach vorkommt, und deswegen dachte ich so, oh, Halo Reach und so. Und da war wirklich ganz, ganz viel davon drin. Habt ihr Halo Reach gespielt? Ja, und zwar war das meine Halo-Erfahrung. Und zwar hat mich der Paul, der echt ziemlich gut bei Halo ist, also so, keine Ahnung, KD von fast 3 oder so online. Ich habe mit Paul Halo 4 online zum Teil gespielt. Und zwar hat der gesagt, cool, komm, wir müssen mal Halo zusammen zocken. Und dann habe ich gegen den One-on-One gezockt. Ja. Und ich bin ja sowieso schon ultra kacke bei Ego-Shootern auf der Konsole, weil ich halt nicht mit dem Gamepad umgehen kann. Und dann habe ich gegen den 1-1 Halo gespielt, ne, 1,5 Stunden, und habe echt gesagt, Alter, nee. Ja, das war meine Halo-Erfahrung. War vielleicht nicht der beste Einstieg. Ja. Ja. Du hast ja Halo Reach auch zu Ende gespielt und ich fand das Ende in Halo Reach auch ganz, ganz großartig. Also, jeder wusste, der Planet wird untergehen, zumindest wenn du die Bücher gelesen hast, oder Spoiler. War auch vorher so ein bisschen klar. Ja. Nein, der Planet klar. Geht vor die Hunde. War ja auch ein Prequel zu Halo 1. Ja. Von daher, und du spielst halt, nachdem das Schiff so weg ist, und dann spielst du als Überlebender, und dann kommen einfach Unmengen an Gegner, und du spielst halt so lang, bis du eine bestimmte Menge Schaden gefressen hast, und dann ist dein Charakter halt einfach tot, aber du spielst so lang einfach. Keine Ahnung, das hat mich so weggefetzt, weil du vorher schon wusstest, dein Charakter stirbt, aber dann konntest du selbst halt nochmal so spielen, dieses letzte Gefecht irgendwie nochmal ein bisschen großartige Szene. Und auch Halo 4 war dann nochmal wirklich, wirklich geil. Ich mach mal einen Halo-Podcast. Sonst wird das hier noch zu lang. Also ich bin Halo-Fan, aber ich fand die Halo-Spiele spielen sich, um das nochmal kurz zu sagen, auch ganz einzigartig, und das hat die Serie auch bewahrt. Und das finde ich sehr schön, und deswegen kann ich auch damit leben, dass da nicht so arg viel entwickelt, auch wenn jetzt bei Halo 4 nochmal ein bisschen mehr Inszenierung und so dazu kam und die Story auch ganz cool war. Ja, wunderbarer Titel. Ich kann es verstehen, aber ich kann es selbst nicht für mich entdecken, sag ich mal. Aber es ist halt ein Ego-Shooter, ja, wie gesagt. Ja, ja. Naja. Ein Spiel will ich noch erwähnen, oder Red Dead Redemption. Das war wirklich geil, ja. Ja. Das hat für mich sogar auch das GTA ausgestochen, ja, muss natürlich. Ich ganz ehrlich, ja, sagen. Eben. War definitiv... Red Dead Redemption war einfach... War atmosphäretechnisch, glaube ich, mit eines der besten. Das erste Mal rüber nach Mexiko reitest. Ja. Und dann kommt die Musik und alles. Oh. Großartiges das war, Spiel, das ja. war wirklich, wirklich großartig, ja. Das Setting ist halt auch super geil. Also ich stehe halt total ja, auf Western-Scheiß. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, eine der früheren Missionen hat mich bei dem Spiel wirklich, das war gar keine von diesen Missionen, wo man viel pompös schießen muss oder so, mich mit am meisten geflasht hat in dem Spiel, war die Mission, wo man am Anfang auf dieser Farm ist und muss bei dem Gewitter das Vieh wieder eintreiben. Das war mir klar, dass das Mission, die Mission ja. war einfach so ja. Western-typisch. Oh, aber die cool. war auch einfach so gut. Das war so simpel, wirklich das einfach war simpel. Wirklich geil aber die hat vielleicht 20 Minuten gedauert, aber ich war echt in die Couch gedrückt, habe da gesessen. Dieses Gewitter war auch soundtechnisch so gut gemacht. Ich war fasziniert. Also ab dem Moment war für mich klar, dass ganz, ganz großer Titel. Das war auf jeden so Fall. Gut umgesetzt. Super. Also Spielmechanik großartig funktioniert, super. Die Charaktere cool, die Story interessant, die Spielwelt riesig und abwechslungsreich und kannst so viel entdecken, so viel machen. Definitiv. Ja. So das hab ich sogar auch noch auf meinem kleinen Scheißfernseher durchgespielt. Echt? Und ich habe nichts gesehen. Das soll ja noch gesehen, schlimmer gewesen sein als GTA 4. Und ich habe wirklich nichts gesehen. Krasser Scheiß. Ein Titel möchte ich auch noch sagen, der war jetzt, ja, spielerisch nicht, so, also, oder spielerisch schon ziemlich geil, so Heavy Rain fand ja, ich Heavy großartig. Rain fand ich auch toll. Also, hast Story ich hab Heavy Rain durchgespielt. Ich fand's Erzählt wirklich ihr erstmal, warum Heavy Rain großartig war. Du fand's scheiße, oder? Nee, ich fand's nur nicht so großartig, wie erzählt worden ist, aber macht ihr erstmal. Also ich muss sagen, mir hat es unglaublich gut gefallen. Ich fand, die Geschichte wurde sehr gut erzählt, sehr spannend erzählt. Ich fand halt schön, dass es mal was ganz anderes war. Vom Gameplay her, man hat sich einfach mal ein bisschen was anderes getraut, weil man hat sich, finde ich, wenig innovative Sachen getraut in den letzten Jahren und da war Heavy Rain ist doch so rausgestochen und war halt schon einfach, gerade was auch Optik anging, hat bei dem Titel viel ausgemacht, weil man viele, viele nahe Kamerafahrten hatte bei den Gesprächen, die Mimik hat viel ausgemacht, aber hat mir sehr gut gefallen. Kommt doch jetzt auch ein Nachfolger, oder? Soll da ja, selber Entwicklerteam bringen, Beyond Two Souls, ja. mit Alan Page in der Hauptrolle. Mal sehen. Also ich fand's auch sehr cool. Vor allem halt, ich fand den Anfang super geil, wo du einfach da so irgendwie so ganz ohne irgendwie also einfach mal durch so ein Haus läufst und morgens aufstehst und so. Irgendwie war das cool. Das war wie die Sims, nur geil. Weißt du so? Ja. Und dann entwickelt sich das so in diese... Hat viel Atmosphäre ich aufgebaut super cool. durch, diese, Anfang, durch diese Erzählstruktur. Den fand ich auch noch sehr, sehr gut. Ich fand, nur irgendwann war das Spiel einfach krampfhaft drauf ausgelegt, dass ständig irgendwas Krasses passiert. Okay. Und dann war dieses Ganze, und wir machen mal ein bisschen ruhiger, für mich schon wieder verloren. Da ist in jeder Szene irgendwas Krasses passiert. Wobei? Irgendwas extrem Krasses. Und es war immer irgendwie so, muss noch irgendwas passieren, irgendwas Schlimmes muss noch passieren, irgendwas, wo der Spiel sagt, wie furchtbar, ich habe irgendwann dann gesetzt und, schon wieder, ach ja, Alter, geh Wobei heim. Ich sagen muss, war bei dem Spiel schon angenehmer als bei dem Vorgängerspiel von dem Team. Ja. Fahrenheit gespielt? Nee, also ich habe mir viel also da war noch lassen. Extremer, man hat sich da schon ein bisschen dezenter zurückgehalten fast. Also, ich fand die Story auch nicht schlecht und fand die auch ganz cool, wobei mich die Charaktere jetzt auch nicht so völlig mitgerissen haben und in ihren Bann gezogen haben. Also ich muss gestehen, ich war sehr, sehr überrascht vom Story-Twist. Also ich habe bis zur Auflösung kam ich nicht drauf, wer der Mörder war. Hat mich schon, also das will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Ja, hat noch wir haben eh nicht viel gespoilert, obwohl wir Spoilerwarnungen ausgesprochen haben. Genau, nee, aber also da war ich schon sehr überrascht. Da habe ich schon vom Fernseher gesessen und dachte mir, nicht schlecht. Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, mir war ein bisschen... Okay. Ja, ich fand auch vom Spielerischen her nicht so wirklich interessant. Ja, es war mal was anderes. Ja, es war mal Neues. Ja, es hat für mich einfach nicht funktioniert. War auch... Ich fand es zum Teil einfach auch langweilig. War ein Experiment. Ich bin ja, ja froh, wie das Spiel gerade ein bisschen probiert. Für mich war das halt einfach nur nicht so revolutionär. Und wenn ich mir angucke, wie viele Spiele, die so sind, seitdem kamen, keins, dann bin ich mir auch so ein bisschen, denke ich mir auch so ein bisschen, ja gut, vielleicht war das nicht so ein Experiment, aber nicht so die Revolution, die gern dann in dem Moment auch ausgeschrieben worden ist. Also wird, kleine Gaming-Szene wird immer viel halt gern auch extrem gehypt auch. Ja, hat sich das ja auch als Verbesserungspotenzial jetzt für den nächsten Nachfolgertitel ich bin auch gespannt. Aufgehoben. Also ich denke auch, man hat da bestimmt draus gelernt aus manchen Sachen. Es war an manchen Stellen ein bisschen zäh, das spielerisch, das stimmt schon. Wo wir aber... Ich hatte sogar die irgendwie Collectors Edition mit diesem komischen Origami-Kram und so. Ja, ja. Ich auch. Das Zusatzmission war sehr spannend. Mit Edition drin, das Origami-Falting war doch, glaube ich, in der normalen sogar drin. Sogar in der normalen drin. Ich glaube schon. Ja. Ich finde, wenn wir beim Storytelling sind, so von gerade bei Sachen Mimik und so, gab es L.A. Noir, fand ich, war ganz, ganz großer Titel, wo man... Muss ich echt leider sagen, fand ich am Anfang ultra geil, richtig super großartig, aber so nach dem fünften Fall oder so hat sich das Ganze ein bisschen, dann wurde es halt schon immer irgendwie so das Gleiche. Okay. Du bist immer zu dem Tatort gefahren, hast du und dann, und dann bist du wieder auf deinem Schienenauto zurückgefahren. Stimmt schon, dass du vom Ablauf wart wenig abwechslungsreich. Also die Idee war super cool, auch so das Setting war cool, aber hat ein bisschen so dann noch das Fünkchen gefehlt am Ende. Ja, habe ich auch nicht durchgespielt. Echt? Ah, ich finde gerade am Ende wurden die Fälle wieder besser, weil es gab so die Fälle bei der, ich weiß nicht, was das war, bei der ne, ich glaube bei der Sitte war genau, Sitte, die war, fand ich nicht so gut, und dann nachher diese Brandfälle, die waren wieder sehr interessant. Hat so ein bisschen zwischendrin so einen Abfall gehabt, schon ein Spiel. Ja, und über den Abfall kam ich nicht raus. Ja, manchmal ich ist weniger... Was erwähnen sollte, weil es halt von der Mimik und so war es toll. Ich habe auch noch ein Spiel in der Hinsicht. Eine meiner vergessenen Perlen, Anführungszeichen, Enslaved, Odyssey to the West. Spielerisch gut, nicht überragend, aber gut und durchaus spaßig, aber nicht, dass du denkst, oh, alles neu und so. Aber ey, die Charaktere waren toll. Super, beide. Die beiden waren so großartig. Mit Motion Capturing, Andy Serkis und so. Du hast vor allen Dingen ein ganzes Spiel im Prinzip durchgehend du musst einen beschützen Mission gespielt. Du musst jemanden beschützen Missionen sind in fast allen Spielen absolute Scheiße und du denkst dir, oh bitte, ich will keinen hier beschützen oder in Shootern oder überall. Das ist immer meistens oder in allergrößten, in meisten Fällen ist es nervig. Das war ein ganzes Spiel, was so aufgebaut war und war super. Es hat einfach Spaß gemacht. Und du wolltest die auch beschützen, aber du hast nicht gedacht, oh, die ist so doof. Ey, warum beschützt die dumme Alte, die nicht mal irgendwie hier 2 Meter allein gehen kann oder so, sondern die konnte sich auch so ein bisschen selber helfen, hat dir auch geholfen zum Teil, weil hat dich natürlich auch so ein bisschen durch dieses mit dem Kopfband da ein bisschen in der Hand gehabt und so. Die Story war cool, die Charaktere auch dann nachher, das Schwein oder so, war ein Schwein, so ähnlich in die Richtung. Ich finde das wirklich super, das Spiel. Es hat das geliebt. Ich spiele das auch auf jeden Fall nochmal durch. Das Ende war auch cool. Das war auch nicht so ein typisches Spieleende, wo war so ein bisschen hingerotzt oder so. Es war aber zum Nachdenken. Es hat nicht alles einfach aufgelöst und so. Es war einfach oder ist einfach ein super, super, super cooles Spiel. Stimmt. Schön, dass du das erwähnst, weil vom selben Entwicklerteam war auch Heavenly Sword und ich finde, das war auch einer der coolsten Titel auf der PS3, ein sehr früher Titel, war vielleicht auch keiner, der alles überragend gut gemacht hat, aber waren ähnliche positive Punkte wie bei dem Enslaved, weil man auch dieselbe Technik verwendet hat für Motion Capturing, auch der Andy Serkis dabei war, da halt als Bösewicht, nicht als Hauptprotagonist, und fand, das war auch ein sehr, sehr guter Titel. Ja. Hat zwar immer so ein bisschen die Kritik eingeheimst, ein Abklatsch von God of War zu sein, aber wie ich fand, gut umgesetzter. Ich muss mal kurz einwerfen, die Trip aus Enslaved ist auf Platz 3 auf Platz 3 meiner Frauen in Spiele, Frauen in oder weibliche Charaktere in Spielen Liste. Wer belegt und jetzt zwei? Top. Was? Ich muss erst sagen, wer auf Platz 4 ist. Auf Platz 4 ist nämlich... Ich muss das anteasern. Ja. Achso. Und jetzt Max. Mach die Top 5. Max großartige Top 5 der Spiele. Weiblichen Spielecharaktere. Auf Platz 5. Lara Croft aus dem neuen Tomb Raider. Können wir auch gleich noch ein bisschen sagen. Die ist wirklich großartig. Super umgesetzt. Ja. Ja. Cooler Charakter. Es geht hier jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, niemals darum, dass diese Frauen irgendeiner Weise überall attraktiv werden. Drückens auf so eine geekige, nerdige Art und Weise. Kommt bei Platz 1. Du lässt auch deine Nachtelfen für dich tragen. Ja. Auf Platz 4, Mona Sex aus Max Payne 2. In diesen Comic-Sequenzen. Geil, ja, das stimmt. Sehr gut. Ja. Und drei hat damals waren wir in der Pubertät, ja. Da kommt man super Witze mit dem Namen Mona Sex machen. Ja. Auf Platz 3 dann, wie gesagt, Hüb, die wirklich einfach nett ist und die ich wirklich auch beschützen wollte. Also, obwohl die alte Micha eigentlich als Monkey da kontrolliert hat, ja, nee, ich stimmt, fand die super und ich habe auch mit der gelitten und als man dann, Spoiler jetzt, in das Dorf reinkommt, in ihr Dorf, was halt so ausgelöscht ist und so, ah, das war schön. Weil, ja. Auf Platz 2 Cortana aus Halo. Vor allen Dingen, wenn man den vierten Teil gespielt hat. Cortana ist einfach super. Großartig. Und da ist auch das Schöne dran, hat mich so gefreut, weil ich fand Cortana schon immer cool. Und im vierten Teil ist er halt so eine wirklich ganz, ganz wichtige, zentrale Rolle. Ist mehr so Cortanas Reise oder so die Beziehung der beiden ist ganz im Vordergrund. Sehr cool. Auf Platz 1 meine Femme Shep aus Mass Effect. Ah. Also, klar. Weil ist ein weiblicher Charakter und der denkt auch noch genauso und trifft genau die Entscheidung, wie ich sie treffen würde. Wo das nur herkommt. Großartig. Aber das zu dem Thema. Ich mag coole weibliche Charaktere in Spielen, weil das oft zu kurz kommt. Aber das hat schon besser den letzten Jahren. Stimmt auch. Gab es auch ganz oft irgendwie Kritik und Berichte drüber, dass man selten macht. Die Leute mögen anscheinend keine weiblichen Charaktere. Aber wenn mal weibliche Charaktere da sind, sind die oft interessanter als die männlichen. Stimmt, ne? Vielleicht auch, weil man zu oft so 0815 Helden gesehen hat. Ah, ja. Gab's nicht mal irgendwie so eine Petition, dass Frauen, also weibliche Fußballmannschaften in FIFA implementiert werden? Echt? Nein, wir müssen ja nicht alle Grenzen hier. Ja. Oh, der Tag. Oh, Twitter. Shitstorm. Wäre saugeil, wenn ein LFL-Spiel gäbe. Wir wenden uns da mal an EA. Ja. Und EA 2K, mal 2K sehen. 2K, ey. Wenn uns so ein 2K-Football... Wichtig ist halt, dass die Physik-Sachen aus Japan kommen. Die kennen es damit natürlich aus. Dead or Alive Beachvolleyball. Das musste sein. Ja, Trash-Perlen, das wäre auch mal so. Trash-Perlen. BMX Triple X für die PS2, ganz groß. NBA Jam... Ah, ja. Ist das so? Das ist krass, ja, ja. Oh. Gott, ich glaube, wir könnten echt Listen von guten, Wahnsinn, schlechten oder? Spielen können wir echt unendlich lang führen. Habt ihr vielleicht noch irgendein Spiel, was nicht so wirklich groß war? So ein Geheimtipp. Oder, ja, so ein Geheimtipp, genau. Spiel so eine vergessene Perle. Ja. Für mich ist Endlevel da an erster Stelle so ganz extrem, weil ich das wirklich so geliebt habe und das ja so schon untergegangen auch ist. Auch noch genannt, ja. Ich geh mal gerade durch. Was ich noch sehr schön fand, Viking The Battle for Asgard. Battle for Asgard, ja. Das war solide Hack-and-Slay-Kost. Setting war aber cool. Ja, hat echt Spaß gemacht. Hab's auch noch zu Hause. Ich bin nicht verkauft. Kann man überlegen. Ach, Ni no Kuni, weiß ich nicht, ob das ein... Stimmt, ja. Ja, ja, ob das so Japan-RPGs sind nicht immer so super bekannt. Ja, aber ich fand's richtig geil. Studio Ghibli halt, ne? Studio Ghibli halt. Klar, war nichts ultra weltbewegendes, aber war einfach vom Setting, von der Grafik und der Story echt schön. Hab meins halt aus der Hand gegeben. Ich lasse mir für die PS4 nochmal runter. Gibt bestimmt online. Soll ja. Ja, soll ja irgendwie so. Ja. Ja. Ich habe ja die Collectors. Mit Zauberbuch und wie ist denn der erste Typ nochmal? Tröpfchen. Danke. Stimmt. Ah, super, ey. Großartiges Spiel. Dann habe ich das heute aus der Hand gegeben. Geheimtipp ist schwer, gell? Gell, finde ich auch. Kommt man halt nicht so direkt drauf, weil einem selbst nicht so präsent ist. Ich weiß nicht, ich hatte mal so eine super Liste gemacht, die hat natürlich... Ich weiß nicht, ob das zählt, aber das HD-Remake von Shadow of the Colossus finde ich persönlich ganz toll. Wobei, aber gut, das ist ja jetzt auch... Ja. Oder Ico und Shadow of the Colossus ist ja eine Collection. Was natürlich noch ein Bereich für Geheimtipps sind die ganzen Download-Geschichten. Also, ja, okay, gut, ja, echt. Dust and Illusion Tale zum Beispiel ist ja noch relativ frisch vom letzten Jahr auf der Xbox. Ja. Das war 2D-Sidescrolling mit Rollenspielelementen, handgezeichnet, super geile Animationen, bisschen seltsames Charakterdesign, weil also japanische Tiercharaktere waren so ein bisschen, ja, aber großartig, wirklich cooles Spiel. Limbo. Oh. Bei den Daumen. Stark auch Bastion. Kennt ihr? Nee. Das ist großartig, weil das war so ein bisschen wie Diablo, also so Hack-and-Slay-Rollenspiel-mäßig. Und da hat immer so ein Erzähler erzählt, was du gemacht hast. Ah, cool. Also super geiles Spiel. Hab ich halt auch auf dem PC gespielt. Gerade diese ganzen Indie-Titel habe ich eher auf dem PC gespielt dann auch. Und ja, ein bisschen ist einfach cool. Da wird halt unter dir so ein Weg immer so von so Platten hoch. Das spielt dann in irgendeiner Stadt im Himmel und so. Geiler Soundtrack auch. Und ja, der Erzähler erzählt halt oft, was du machst und so, das ist großartig. Cool. The Cave war auch ziemlich cool. Ja, stimmt. Das hab ich nicht Entwicklerteam von Realen. Ja. Hab ich gerade. Ziemlich cool. Ich gespielt. Spiel das mal, ist echt großartig. Tim Schäfer, oder? Jetzt? War nicht das neue Spiel von Tim Schäfer? Nee. Ich fand so ein super Titel war auch noch Trine. Download-Titel, ja, wo wir auch beim Erzähler waren, da hat auch ja, immer so ein ja, Erzähler sehr ich gut war. Trine 2. Tim Schäfer, ja doch, da gab es einen Geheimtitel, so ein bisschen geheim, so also, Brutal Legend. Brutal Legend, Brutal Legend war, was Komik und Humor anging, schon, glaube ich, eine ganz große Nummer. Musste halt so ein bisschen auf diesen Metal-Humor ja, und Parodie fliegen, klar. Aber dann war es schon cool. Hat echt Spaß gemacht. Jack ja. Black verpflichtet. Als Lemmy und so. War super. Schick. Also da habe ich viel gelacht, muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Ja, auch echt Spaß selten gemacht. So viel gelacht bei einem Videospiel. War wirklich cool. Mir noch eingefallen ist Rayman Origins. Auch ein Geheimtipp. Der super, super. Ja, gut. Du guckst nach der Zeit. Ja, wir sind jetzt bei einer Stunde 50. Wahnsinn. Wir wollen noch 10 Minuten, Viertelstunde über die neuen Konsolen reden, weil ich muss morgen früh raus. Ha, ja. Ja. Aber wir müssen noch ein Top-Spiel der Generation machen müssen einfach wir noch mal, ja, gibt noch so aber ein viele, Spiel muss noch sein. Haben. Ein Spiel muss noch sein. Nein. Batman! Waren sie gut! Batman, beide. Waren sie gut. Die Rocks waren echt geil. Titel waren großartig. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Ach, super. Brauchen wir eigentlich noch nicht weiter ausführen. Jeder, der gespielt hat, der weiß das. Jeder, der nicht gespielt hat, soll sterben gehen. Ja, jeder, der es eh nicht gespielt hat, ist auch nicht würdig. Ja. Ja, aber noch gerade, ich würde gerade auch gerne einen Ausblick auf ja, die neuen Konsolen geben. Ja. Da hat sich ja viel getan diese Woche. Genau, ja. Es war E3 angesagt. Die Hersteller haben nochmal Pressekonferenzen im großen Stil rausgehauen. Und ja, für so ziemlich alle Welt und auch für uns und also auch selbst für mich Xbox-Liebhaber hat Sony da ganz, ganz deutlich das Rennen für sich gewonnen. Und ja, einfach so ziemlich alles besser gemacht als Microsoft. Muss man ja schon so sagen. Ja, kann man schon so sagen. Die Technik ist ein bisschen besser. Der Preis ist der günstiger. Der Preis ist besser. Gebraucht. Wobei der Preis, also ich würde ja, auch 100 Euro stimmt, mehr ausgeben. Das macht den Bock nicht fett, wenn du nachher halt 30 Spiele vielleicht mal kaufst in so einem Konsolenzyklus. Ja. Das macht den Bock nicht fett. Aber ja, der Preis ist trotzdem besser, trotz besserer günstiger, trotz besserer Technik. Gebrauchtspiele, kein Online-Zwang. Ja, das sind schon so die Hauptargumente, die auch einfach ganz klar so zu sehen sind, meiner Meinung nach. Und dementsprechend tendieren wir alle zur PlayStation 4. Ja, ich hatte ja eigentlich, wollte ich von der PlayStation weg, weil mich die PlayStation 3 jetzt in der letzten Zeit so genervt hat. Aber es wird wohl die PlayStation 4 werden. Richtig, ja. Wie gesagt, ich bin riesen Halo-Fan. Ich liebe Wendy-Spiele, Max Payne 2, Alan Wake, etc. Und die sind ja auch fest bei Microsoft und ich kann euch jetzt schon klar sagen, ich kaufe mir auch eine Xbox One, weil ich irgendwann diese Spiele auch spielen will, aber nicht zum Release, sondern irgendwann, wenn sie günstiger ist, wahrscheinlich auch gebraucht. Oh, wer weiß, ob man die Konsole gebraucht kaufen kann. Ja. Vorsicht, ich werde es irgendwann zulegen, aber erstmal nicht im Vordergrund für mich erstmal die PS4, die gekauft wird, obwohl mich die Spiele, die Sony angekündigt haben, nicht wirklich reizen bisher so. Von den Exklusivtiteln? Von den Exklusivtiteln. Ist jetzt aber für mich auf keiner Seite so ein Titel da, wo ich jetzt sage, boah, das ist ultra der Kaufgrund. Boah, Infamous schon. Das ist kein. Das ist kein System-Seller für mich. Das ist ein ordentliches Spiel, das aber ist echt, bewegt mich nicht dazu, eine Konsole zu kaufen. Ja, Infamous 1, 2 okay. War wirklich super geil, aber ist jetzt, ja, wie Max gesagt hat, jetzt nichts. System-Seller stimmt schon, ja. Aber halt, ist wie aber gesagt, nicht schlimm. Es ist einfach die bessere Konsole also, ja, und die das Titel, die jetzt angekündigt sind von Third-Party-Herstellern. Ja. Also ja. Ich denke auch, der große Argument, mal abgesehen vom Preis, ist auch mit, dass Sony versprochen hat, sehr entwicklernah zu arbeiten, finde ich. Also ein Fehler, den man vielleicht vorher gemacht hat mit dieser sehr komplizierten Zellarchitektur von der PS3, von dem Grafikchip, dass man da weggegangen ist und gesagt hat, man fragt die Entwickler, was die bräuchten, was für die gut zum Programmieren wäre, was für die einfacher umzusetzen wäre. Ich finde, das ist ein Schritt, der echt überfällig war, weil das halt auch die Leute sind, die für eine gute Qualität nachher sorgen im Spieleangebot. Ja. Und halt einfach, dass man auf die Wünsche der Verbraucher gehört hat und sich eben nichts überlegt, den Gebrauchthandel einzuschränken oder so, dass man den Leuten das Recht einfach lässt, mit ihren erworbenen Sachen auch zu machen, was sie wollen. Also ich sag ganz ehrlich, ich großes Argument. Bin da völlig überzeugt von, Sony hat genauso was Ähnliches geplant. Hatten das so clever gespielt, dass sie Microsoft das haben testen lassen, sich in die Nesseln setzen lassen. Natürlich. Sony war so clever und hat eine Konsolenankündigung gemacht, die relativ vage war. Ja. So ein bisschen Spiele gezeigt, die Konsole nicht gezeigt und haben alles, die haben ja auch nach der ersten Pressekonferenz auf so Fragen nach Gebrauchtspielen gar nicht geantwortet. Das heißt, sie wollten dann niemals ein Bekenntnis geben. Microsoft war dann unter Druck. Die mussten dann auch was raus haben, weil Sony hatte schon was angekündigt. Ja, dann hat Microsoft sich schön fein in die Nässe gesetzt. Hat natürlich auch, ja, dann konnte Sony dazu, konnte sich darüber ein bisschen profilieren. Unabhängig davon, dass Sony halt auch die günstigere Konsole hat, die bessere Technik verbaut. Stimmt, dass Sony eine ähnliche Technik hat patentieren lassen, was diese Gebrauchtsachen oder so ein DRM-System angeht, aber wobei ich ganz ehrlich sagen muss, auch wenn ich mich damit nicht beliebt mache, ich bin auch der Meinung, das Thema Raubkopien war auf der Xbox eine weitaus größere Problematik als auf der PlayStation. Ist kann vielleicht sein. Auch nicht so ganz ungeschuldet. Also ich finde, es gab zwar einmal einen ganz großen Skandal bei der PlayStation mit gecrackten Firmwares, aber das ging relativ schnell, hat das wieder abgeebbt. Bei der Xbox waren geleakte Games doch schon immer ein sehr großes Problem. Also man hat immer wieder von enormen Sicherheitslücken gehört. Vielleicht kann ich dir nichts zu sagen. Gemacht. Ich kenne wirklich niemanden, der auf seiner Xbox Raubkopien gespielt. Also kein Mensch. Unglaublich in viele anderen, Leute, die haben vielleicht zwei Spiele daheim liegen, aber ich kann dir sagen, ich kenne bei der Wii bei vielen gespielt. Ja, krass. Und die Wii, die ist bei ganz vielen Leuten, bei allen Leuten, die ich kenne, Xbox-mäßig war das. Also Xbox PS3 kenne ich auch niemanden, der gecrackt hat, aber die Wii lässt sich aber auch echt von einem Grundschüler in 2 Minuten cracken. Das ist echt total krass. Die heutigen Grundschüler können noch ganz andere Sachen in 2 Minuten cracken. Ja, aber klar. Ja, aber ich finde auch zusammenfassend, lässt sich nach der E3 wirklich sagen, so von der Konsole hat die PlayStation mehr überzeugt, vom Spieleangebot war die Sony-Präsentation ein bisschen dünner. Aber das ist ja jetzt was, das kann sich auch im ersten Jahr schon wieder ändern. Ja, natürlich. Wie gesagt, ich kaufe im Endeffekt beide Konsolen, weil die PlayStation besser ist, weil die Xbox Halo hat und bei der Xbox Wendy Spiele. Ich warte einfach ab. Wobei ich den Ansatz von Microsoft mit diesem All-in-One Fernseh-, Internet-, Entertainment-, Spiele-Paket eigentlich ganz gut finde. Wird halt davon irgendwas in Deutschland wirklich funktionieren. Ja, das ist halt das Problem. Aber wenn ich überlegen würde, keine Ahnung, ich kann NFL gucken, dabei mein Fantasy-Football-Team managen, dabei mit dir skypen und noch im Internet surfen. Und dann alles von der Couch aus und ich habe nur noch den einen Kasten hier stehen und nicht jetzt 4. Finde ich schon ganz gut. Natürlich geht in Deutschland davon wieder nix, weil weder NFL kann man hier gucken, noch Fernseh wird geben für die Xbox hier. Das ist halt, weil vielleicht hat man da auch gelernt, weil man hat schon festgestellt, also gerade Love Film, Whatever und so, das sind nur Streaming-Dienste, die ja gut laufen. Ja, aber das ist ja... Hier ist schon Potenzial vorhanden. Ich ja, glaub, aber das ist ja... Ein war hier nur wobei, schlecht abgestimmt. Die, schlecht ja, ich glaube, da liest sich aber schon recht deutlich raus, Microsofts zentraler Markt, es sind halt trotzdem einfach die Staaten. Viel, ja. Japan ist sowieso eh nicht mehr. Nee. Andererseits... würde ich da sagen, auch das Scheitern der Xbox in Japan hängt auch viel damit zu tun, dass Japaner nicht unbedingt für ausländische Technik besonders empfänglich und, ja. Sind und da freundschaftlich drauf zugehen. Ist aber auch scheißegal. Microsoft hat Japan auf jeden Fall aufgegeben. Ich bin absolut sicher. Und Europa, ja klar, wenn du noch so ein paar Xboxen absetzen kannst, okay, und Leute da drauf spielen. Aber der Hauptmarkt, die USA. Und ja. Auch nicht nur Leute aus... Ich habe auch schon oft gelesen, einfach von Leuten, die auch mit ihrer 360 schon lange nicht mehr so viel spielen, sondern vielmehr die Zeit darüber in anderen Sachen benutzen, für irgendwelche Dienste. Mhm. Das hast du hier in Deutschland einfach nicht so, weil das Angebot nicht so breit ist. Geht halt nichts. Du kannst halt nicht einfach, keine Ahnung, dein Antennenkabel nehmen, das da dran stöppeln und dann geht das. Sondern hier brauchst du ja elendiges Thema mit diesem Fernsehscheiß. Naja, man muss, denke ich, einfach trotzdem immer abwarten. Ich glaube, wird sie auch noch viel tun bis zum Release dann. Mal sehen. Ich denke auch so, das erste Jahr nach Erscheinung wird sicherlich spannend. Also ich denke, Sony hat aus vielen Fehlern gelernt. Microsoft wird versuchen, jetzt einiges wettzumachen wahrscheinlich nach der E3. Ich denke, da kommt auch noch vieles auf einen zu. Aber spannend wird auf jeden Fall. Ich glaube, die nähern sich wieder mehr an. Man braucht ja nicht groß in die Tasche zu lügen, dass 95% aller Spiele auch wieder genau gleich sein werden. Wahrscheinlich. Das ist einfach, weil kein Publisher will sich den Verkauf auf einer der beiden Konsolen entgehen lassen und kein Publisher macht sich die Mühe, die Spiele für eine groß anders zu entwickeln für eine der beiden Konsolen. Ist ja vor allen Dingen, weil das so viel kostet. Selbst Experten sagen ja mittlerweile alles, von der Technik her waren sich die Konsolen noch nie so ähnlich wie jetzt die nächste Generation, die kommt. Der Unterschied ist auch nicht mehr so groß zu entwickeln. Man verwendet ähnliche Grafikchips. Das ist alles sehr PC-mäßig geworden und ist halt auch einfach nicht mehr der große Aufwand dann da, wie vorher für unterschiedliche Systeme zu entwickeln. Ja, im Prinzip sind auch die beiden Konsolen echt einfach identisch, außer der DDR-RAM ist ein anderer. Ja, da hat die PlayStation halt auf den innovativeren gesetzt. Ja. Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, jeder ein Spiel, das demnächst irgendwann kommt, auf das sich besonders freut. Wenn es da eins gibt oder von dem er besonders viel erwartet, was er unbedingt gern haben will. So ein Spiel, was am besten morgen schon rauskommen wird. Ich kann auch anfangen. PS4-Titel, Xbox-Titel. Ja, klar. Ja, also viel Lust gemacht wurde einem, finde ich, bis jetzt auf Watch Dogs. Sieht sehr überzeugend aus bis jetzt, weil es einfach wie ein GTA wirkt, mit einem interessanteren Setting, wie ich finde, mit einem moderneren und was vor allen Dingen viel mehr mit Freiheit und Interaktion wirbt, wenn die denn auch wirklich so gegeben ist. Finde ich, macht einen sehr, sehr positiven Eindruck, scheint sehr viel zu versprechen und auch dadurch technisch auch wirklich einen Unterschied klar zu machen zwischen alter und neuer Generation. Ich hätte auch gesagt Watch Dogs so auf der Konsole. Ich bin aber auch gespannt auf das neue Battlefield. Ja. Wobei ich nicht weiß, ob ich das auf der Konsole spielen werde. Natürlich, mit uns. Aber sicher. Ja. Christopher wird Squad Commander. Ja. Wieso er? Ich werde Zugführer, du wirst Kackbohnen. Mit der Erfahrung. Ja. Stimmt, wenn du Commander bist, musst du wenigstens nicht schießen. Tritt ja eh nix. Du kannst mit dem Tablet hier sitzen und Commander spielen. Keiner kann besser Panzer fahren als ich. Okay. Nee, also, aber das ist vererbt vom Opa. Einfach eher ein Spiel, was ich halt wieder engagiert online spielen werden will. Halt, ob das wieder an meine Battlefield 2 Zeiten rankommt, weiß ich nicht. Battlefield 3 war ja e-sports-mäßig nicht so dolle, fand ich. hat sich in der Szene da auch nicht so viel Lob geholt, weil es halt doch eher, ja, du konntest halt einfach allein auch was reißen auf irgendeinem Public-Server. Und bei Battlefield 2 hast du halt wirklich mehr so Squad-Dynamik gehabt. Wenn das Battlefield 4 schafft, wieder ein bisschen mehr in diese Taktik-Schiene zu gehen, gepaart mit der Grafik und der Spielmechanik, wie es so angesagt wird jetzt, dann wird das auf jeden Fall wieder für mich, ja, dann kaufe ich es halt für die PS4 für euch und für die PC für mich. Ja, cool, der bezahlt unsere Version, ne? Ja, aber so Watch Dogs als Singleplayer-Spiel und Battlefield als Multiplayer-Spiel ist so das, was ja, die Titel für mich. Wunderbar, ein Singleplayer-Spiel, ein Multiplayer-Spiel. Ich komme dann mit einem Spiel um die Ecke, was beide Sachen verbindet. Warte, ich weiß, was dein Tipp, dein Spiel ist. FIFA 14. Nein. Was? Destiny. Oh. Destiny. Denn der Tobi wird genau so lang Battlefield spielen, bis Destiny kommt. Die Präsentation war irrsinnig gut, meiner Meinung nach. Diese lebendige Welt, wo Sachen passieren und du einfach spontan mit Leuten zusammen da agieren kannst, und wenn du keinen Bock hast, läufst dran vorbei und spielst deine Story weiter. Das Setting sieht echt ganz cool aus, hat Sci-Fi. Kommt das auch für die PS4? Ja, natürlich. Destiny. Ich dachte, das wäre irgendwie, ist das nicht von den Halo-Machern? Von Bungie. Ist ja nicht mehr für Halo verantwortlich, sondern hat es von Microsoft ein Stück weit losgesagt und produziert jetzt für alle. Gut, okay, dann ist ja gut. Ja. Dann können wir das auch spielen. Kommt aber auch für PC, kommt nicht für PC. Ja, nee, aber Destiny, ich freue mich wahnsinnig drauf. Das sah echt gut aus. Es soll sich, habe ich auch gelesen, vor allen Dingen ein bisschen so spielen wie Halo. Na, dann ist ja schon wieder scheiße. Für mich die Welt schon wieder gerettet. Ja, bevor wir uns jetzt noch weiter über die Thematik, sollten sich mehr Spiele wie Halo spielen oder nicht, hier zerfleischen, würde ich sagen, kommen wir mal zum Ende. Kommen wir zum Ende nach 2 Stunden 6. Boah, krass, Mann. So eine krasse, lange Folge hatten wir noch nie, aber ja, unser Konzept ist schon länger. Unser Konzept soll ja sein, dass wir jetzt zu jeder 5. Folge quasi, also zu 10., 15., 20., wer dann weiterzählen kann, darf den Podcast auch hören, so eine Themenfolge machen. Ob die, der Umfang 2 Stunden, weiß ich nicht, ob der nächste so sein wird. Wir haben auch noch gar kein Thema. Könnte eigentlich Film sein, oder? Ja! Er bietet sich schon wieder einer. Wir schauen mal. Ja. Diesmal dann vielleicht mit 2 Gästen, mit dir und Paddy. Wunderbar. Und mit Riesenfilmquiz. Und mit Riesenfilmquiz. Dann sammeln wir nämlich so Zitate, die wir dann immer sagen. Und ihr müsst erraten, aus welchem Film die sind. Ja. Dann vielleicht auch mal mit ein bisschen Vorbereitung. Ja. Also ich wollte ja eigentlich den Podcast hier schon vorbereiten. Hab mir dann gedacht, ich habe mich jahrelang an der Konsole darauf vorbereitet. Nee, ich glaube, es war trotzdem halbwegs strukturiert und auch ganz gut hörbar. Ja. Mal sehen. Ja, nächste Woche wieder nur Max und der Tobi. Mit einem neuen wunderbaren Whisky, ja. Und ja, wir sagen einfach mal Danke an den Christopher. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Kein Problem. Gerne wieder. Hast dich ja ganz gut geschlagen. Gut, ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.